Schönen guten Tag, hallo. Willkommen bei den Weltraumaffen. Kennt ihr das? Der Tagesschauer, der einem über den Rücken läuft, wenn ein Politiker seine Sprechblase in die intellektuelle Pissrinne der deutschen Gesellschaft entleert? Am Wochenende, an dem Formel 1 und Fußball der überwiegende Teil des Landes besoffen ist, pöbelt man die Pöbler der AfD an. Vielleicht beschäftigt sich ja Plasberg damit, dann können wir anschauen, wie der Plasberger Abszess entsteht. Der tritt immer dann auf, wenn sich genügend geistige Nierensteine ansammeln. China schickt ein Nuklear-U-Boot in den Pazifik. In Texas gibt es Hochwasser, ein paar hundert Flüchtlinge vor Libyen sind ertrunken. Die Wasserreserven der Krim gehen alle US-Panzer in Tschechien für die Ostfront. Und der Ukraine-Konflikt geht weiter. Mazedonien hat geleakte Daten über Fake-Aktivisten, die Unruhen stiften. Und Putin droht mit der Vergeltung für den Aufbau des Raketenschilds in osteuropäischen Ländern. Und die deutsche Gesellschaft spricht über fucking Gauland. Neben fucking Gauland haben wir Peach, Österreich, Wahlbetrug, so Mundschuh und ein paar SJWs, über die wir heute sprechen. Willkommen bei den Weltraumaffen. Moin. Ja, hallo. Hallo. Es gab auch so diese Verlegenheitsverzögerung, glaube ich. Ich muss mir auch noch gerade ein paar Sachen anlesen. Also, was soll man denn nach dem Intro auch sagen, ne? Aber gut gemacht. Alle geflasht. Dankeschön. Ich meine gleich blond total. Wow, der Wahnsinn. Wie, hört schon auf? Ach komm, red doch noch eine Minute. Ja, ich war kurzzeitig noch geflasht, weil ich den selber angeguckt habe, meine eigene Stimme gehört habe. Nee, aber ich weiß nicht, Gauland, ich finde es halt echt lustig, wie auf Twitter, gut, Twitter ist auch nicht die deutsche Öffentlichkeit, aber wie der Gauland-Scheiß anfängt zu trenden und halt wirklich so viele andere Sachen passieren, über die man sich unterhalten könnte. Aber es ist halt auch so unglaublich einfach, sich die AfD anzugucken und zu sagen, ah, das ist doch total furchtbar, dass sie eine Meinung haben. Also, es ist halt echt so eine Katerstimmung, wo die Leute am Wochenende besoffen sind und dann halt ein bisschen zurückpöbeln. Also ich weiß nicht. Naja, also... Ja, sowas Ähnliches hat ja auch der Don Alfonso geschrieben in der FAZ, wo er seinen Blog hat. Und da ging es ja hier um, ich blende das gerade mal ein, diese Cute Solidarity-Scheiße. Das war ja irgendwie, dass sich angeblich Pegida über die Bilder von den Nationalspielern auf der Kinderschokolade da irgendwie aufgeregt haben soll, was irgendwie ein Posting von diesem Pegida Bodensee hier irgendwie war, was dann dazu geführt hat, dass sich der DFB alle möglichen Politiker und alle möglichen Leute darüber erstmal ausgelassen haben, also sich halt mit diesem Quatsch irgendwie beschäftigt haben, bei dem ganzen anderen Kram irgendwie, mit dem man sich beschäftigen kann. Und das sagt ja halt eben auch der Don Alfonso, dass man quasi alles hier irgendwie nicht beackert und einfach so stehen lässt, wo sich dann die anderen Leute mit beschäftigen können. Und stattdessen hat man dann hier mal die Nummer mit der Kinderschokolade geklärt. Und das fand ich ja auch ein ganz interessanter Artikel, da habe ich jetzt mal eben eingeschoben, wo wir davon schon reden, von diesen Sachen. Dann können wir auch gleich nochmal springen hier zu dem neuen Tortenangriff. Es gab ja vor ein paar Monaten, im März war das, schon mal diese Sache, dass da so AktivistInnen unterstrich, wie auch immer, da so eine Torte auf Frau von Storch geworfen haben, woraufhin es dann quasi überall hieß, so nach dem Motto, hahaha, totaler Krieg, dies, das, jenes, hihihi. Und sich quasi alle Leute einig waren, dass das doch total wichtig und richtig und bla bla bla blub irgendwie ist, diese ganz bösen Menschen da irgendwie fies hinzustellen. Und jetzt gab es hier gestern auf dem Parteitag der Linken dann einen Tortenangriff auf Frau Wagenknecht von der Linkspartei, und wie jetzt hier in diesem Artikel von der Frankfurter Allgemeinen steht, war wohl derjenige, der das gemacht hat, wird der sich selbst als antideutsch bezeichnet und einer linksextremen Gruppierung namens AG No Tears for Crowds. Und dieses Blablabla, Tears, Male Tears, White Tears, diesen ganzen Quatsch, das ist uns ja auch schon bekannt, dass jetzt jeder irgendwie so seinen menschenverachtende Gesinnung irgendwie damit gut macht, so nach dem Motto, ja, ich kämpfe ja hier nur gegen die Bösen und wenn sie sich darüber aufregen, die haben ja sowieso alle Macht und so weiter und so fort und das ist ja dann hier irgendwie nur so Geheule von denen und da sollen sie sich mal nicht so anstellen, dass jetzt mal die anderen irgendwie da dran kommen und ihre Privilegien da irgendwie aufweichen oder irgend so ein Kram. Und was ich halt hier noch ganz interessant fand, war, dass dieser Herr wohl laut einem Bericht der Bild am Sonntag wohl unter dem Namen Norbert G. als Journalist akkreditiert war, und zwar für den linksautonomen Blog Straßen aus Zucker. Das finde ich auch eigentlich ganz interessant, dass die Linke da, wenn jemand sagt, so, ja, hier, ich arbeite für das linksautonome Blog Straßen aus Zucker, sagt so, ja, Presse, willkommen bei uns. Viel Spaß bei der Berichterstattung. Ich glaube nicht, dass man zu jeder x-beliebigen Partei gehen kann und sich als Journalist akkreditieren kann, wenn man irgendwie Blogger ist und so. Ne? Also ja. Der CDU wird das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja. Es sei denn, das ist ein CDU-naher Blog. Meinst du, ja? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist halt lächerlich. Ich meine, die Wagenknecht wird angegriffen, weil sie sagt, dass es natürlich irgendwo auch eine Obergrenze gibt in Sachen Hilfsbereitschaft und Flüchtlinge aufnehmen und dass man sein Gastrecht auch verwirken kann, wenn man sich daneben benimmt. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt wirtschaftspolitisch höre, there is no alternative, also das China-Prinzip, oder das jetzt von den Linken höre, there is no alternative, mit Flüchtlingen aufnehmen, das ist halt vollkommener Quatsch und realitätsfremd. Also alles für Humanismus, Menschen helfen, Menschenleben retten, Geflüchteten Schutz geben, aber man könnte halt zum Beispiel auch Jordanien Geld hinlegen und dann könnten die einfacher Menschen helfen, weil dort unten Nahrungsmittel weniger kosten. Man könnte das Land aufbauen. Das würde mehr Menschen zugutekommen, wie wenn man hier irgendwelche Hütten aufbaut, wo die Flüchtlinge leben. Und wenn man wirklich den Menschen helfen möchte, dann muss man auch die Flüchtlingspolitik kritisieren können. Ob man ja dann Flüchtlinge gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Aber man kann doch wohl darüber sprechen, wie gut ein Euro an Hilfe bei den Menschen ankommt, wie effektiv das ist, so das Geld dann rauszuhauen. Und da finde ich es einfach nur erbärmlich, dass dann die Wagenknecht dafür in der Linken dann angegangen wird. Also einfach nur erbärmlich. Ja, was ganz ähnliches hat ja hier auch der Christopher Peach geschrieben. Der ist dem einen oder anderen vielleicht auch von Twitter bekannt, wo er ja schon seit einer ganzen Weile sich da sehr, sehr laut äußert zu auch dieser antideutschen Bewegung in der Linkspartei, die ja teilweise durch irgendwelche Ex-Piraten da auch ziemlich vorangetrieben wird. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, mit diesen Leuten kann man nicht gut reden. Und die sind sich ihrer Sache natürlich auch sehr sicher und auch, dass sie da auf der richtigen Seite sind und halt so richtig, wie man das ja so aus diesem neoprogressiven Milieu mittlerweile gewöhnt ist, ne, mit Feminismus und diesem ganzen Kram. Und jetzt ist halt so hier der Christopher auch aus der Linkspartei ausgetreten, diese Woche wohl. Und hier ist quasi ein Artikel von ihm, wo er auch quasi nochmal zeigt, dass also dieser Aussage von Frau Wagenknecht auch in Übereinstimmung mit der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wo halt eben auch drin steht, dass jemand quasi kein Asyl in einem Land haben kann, wo er sich nicht an die Gesetze hält, sozusagen. Also das wird hier alles in ein bisschen größeren Worten irgendwie gefasst mit von wegen wo war das hier? Ich meine, weißt du, nur so nebenbei, ich meine, antideutsche Szene ist ja auch schön und gut. Es ist nur furchtbar, wenn die dann die Piraten oder die Linke von innen heraus schädigen. Die können doch ruhig ihre eigene Partei machen und gucken, wie viele Stimmen sie abbekommen. Ja, das machen die ja nicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie die ihre progressive Plattform da in der Piratenpartei direkt ausbauen wollten. Also der Landesverband Berlin von den Piraten hat sich eigentlich entschieden gehabt, sozusagen als progressive Plattformpartei sich umzuwandeln oder so, wo dann halt eben lauter Leute, die sich mit dem Parteigesetz auskennen, ihnen gesagt hat, dass das einfach so nicht funktioniert. Also du kannst nicht einfach eine bestehende Partei nehmen und da eine andere draus machen, ne? Das wäre ja noch schöner. Und ja, und also das, was ich jetzt eben meinte hier, war dieses Ding von wegen, ein Flüchtling kann sich nicht darauf berufen, der aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet, oder der eine Gefahr für die Allgemeinheit des Staates bedeutet. Also mit anderen Worten, wenn ich mich irgendwie asozial verhalte in dem Land, wo ich aufgenommen werde, dann habe ich da auch kein Bleiberecht mehr. Und das sieht hier die Genfer Flüchtlingskonvention auch so. Es ist halt irgendwo traurig, dass man eigentlich nur Realität wahrnimmt und tatsächlich die internationalen Flüchtlingskonventionen das zitiert und das dann umstritten in der Partei sein soll. Also man kann dann ruhig die Flüchtlingskonvention selber kritisieren, aber wenn jemand davon zitiert, sich darüber das Maul zu zerreißen, halt auch einfach low, ist halt einfach so ein geistiger Tiefsegler. Also ich kann damit einfach nichts anfangen. Und ich meine, um auch nochmal so einen Schwinger zu Gauland zu machen, die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Ja, es ist doch die Frage, wenn man jetzt sich sowas wie Berlin-Neukölln anschaut und dort studierte Türken selber aus dem Viertel wegziehen, dass man doch diese leichte Ghettoisierung in den Städten doch durchaus wahrnehmen kann. Also bevor man jetzt anfängt, diesen Kommentar so zu interpretieren, wie die Medien ihn uns serviert haben, muss man sich erstmal fragen, in welchem Kontext ist dieses Zitat überhaupt entstanden. Und der Hintergrund ist halt eben, er hat ein Interview gegeben, ich glaube, das war was mit der FAZ. Oder? Sonntagszeitung FAS. Ah, mit der FAS, nicht mit der FAZ. Und da wurde einem halt eben dieses einzelne Zitat so präsentiert nach dem Motto, er könne sich nicht vorstellen, dass man den Boateng als Nachbarn haben möchte. Und im Endeffekt redet er nicht mal von sich selbst. Wenn man das auf die Aussage beschränkt, die er wirklich getätigt hat, ja, dann ist es nur eine Meinung über eventuelle andere, ja, die halt eben sagen könnten, ja, dass wir den Boateng, also ich mag ihn als Fußballer, aber neben mir wohnen möchte ich ihn nicht haben. Ja. Da kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu. Halt eben, er hat ja jetzt auch persönlich halt eine Stellung dazu bezogen, hat halt gesagt, nein, also so habe ich das gar nicht gemeint und ich wurde da aus dem Kontext zitiert. Ja, und diese, wie heißen die nochmal, diese jungen Alternativen, genau, die spielen sogar mit dem Gedanken, die FAS zu verklagen, weil sie halt eben da diesen Rufschaden verursacht haben, ja. Und ich meine, die haben dann nochmal quasi nachgelegt, haben den Double Down gemacht und gesagt so, ja, also wir haben das Interview, wir haben quasi den Beweis dafür, glaubt uns, die Rechten, also damit meinen sie die AfD, ja. Das ist eine bekannte Taktik bei denen, die möchten kontrovers sein, möchten polarisieren und am Ende stellen die sich selbst in so eine Opferrolle, ja, und sagen, ich wurde falsch zitiert oder ihr habt das falsch verstanden oder so. Und was mich an der Sache natürlich stört, ist jetzt ganz einfach, man könnte das so leicht lösen, indem man halt eben das komplette Interview veröffentlicht, ja. Macht aber keiner. Stattdessen wird weiter auf der AfD rumgehackt und gesagt so, ja, natürlich verhalten die sich jetzt so, ja, das ist ja ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, keine Ahnung, also, ja, ja, die Umstände sprechen dafür, dass er falsch zitiert wurde, so sehe ich das, das ist meine persönliche Meinung. Und ich meine, das Zitat selber, also ich weiß nicht, ob ich was Falsches reininterpretiere, aber ich denke, dass er damit meint, dass oftmals die Leute aus Vierteln wegziehen, wo viel Einwanderung herrscht. Und das einfach diese in Staaten nennen wir es White Flight, dass sozusagen nach einer Weile dann alle wegziehen und du dann halt sozusagen ein Ausländerviertel hast. Und das entspricht doch ein Stück weit der Realität. Also ich würde mich an Schulen freuen, wenn man eine Quote hätte, wie viele Migranten und Deutsche in eine Schule gehen dürfen dort. Das fände ich ziemlich gut für eine Integrationssache, weil wir haben einfach dieses dieses Phänomen, dass dann einfach Familien wegziehen von so einer Schule, wo dann eben auch viele Ausländer zur Schule gehen. Und ich habe das so interpretiert, als ob er das kritisierend. Also natürlich kann man das auch andersrum sehen, dass er, keine Ahnung, man kann es auch anders auslegen, aber das ist das, was ich sozusagen reininterpretiert hätte. Ja, das ist halt eben die Sache. In dieses eine Zitat kann man eine Menge reininterpretieren. Ja. Und gut, wir wissen, wie unsere Medien über die AfD berichten. Ich finde die selber nicht gut. Ja. Mich kotzt deren Stellung, also deren Standpunkt zu TTIP an. Mich kotzt deren Standpunkt zu Vorratsdatenspeicherung an. Ja. Aber ich finde trotzdem, das ist halt absolut unfair, was sie machen. Ja. Ich meine, die AfD ist halt genial, die sagt, dass sie gegen TTIP sind und stimmen dann in Brüssel für TTIP. Ja, ey, what the fuck, oder? Ey, das war eine verlogene Scheiße, ja. Wahrscheinlich kam da einfach der richtige Lobbyist um die Ecke und hat gesagt, hier, ist total gut. Da habe ich übrigens letztens auch was Interessantes zu gelesen, weil es ja immer hieß, so von wegen, ja, da werden also die Standards verallgemeinheitlicht. Zum Beispiel, wir haben ja unterschiedliche Blinklichtfarben in Amerika und in Deutschland und so. Und wo ich mir aber denke, auf der anderen Seite ist irgendwie ein großer Abnehmer von deutschen Autos, ist hier Großbritannien, ne, wo jetzt irgendwie überall drüber geredet wird, dass sofort die Merkel im Fall eines Brexits irgendwelche Sonderabkommen mit Großbritannien dann machen will, damit ja irgendwie die 30% oder so des großbritannischen Automarktes, die irgendwie mit deutschen Autos da befeuert wird, wo wir jede Menge Geld verdienen, dann weiterhin in Deutschland bleibt. Wo ich mir aber denke, das sind die Leute, die ihr Lenkrad auf der anderen Seite brauchen und alles umgebaut brauchen und so, ne? Und dadurch sind hier auch jetzt kein schlechterer Kunde, ne? Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Dass dann eine Firma, die sich das gar nicht leisten kann, so ein mal so Produktion irgendwie zu fahren, man gar keinen Zugang zu diesem Markt hat. Ne? Also solche Unterschiede können halt eben auch ganz hilfreich sein. Also ist jetzt nicht wirklich ein Hindernis dafür, da Geld zu verdienen in diesem Markt. Ne? Also auch dieses Argument halte ich ein bisschen für eventuell nicht richtig. Dass man dann sagt, so, das muss jetzt angeglichen werden, damit wir da irgendwie mehr Geld verdienen können. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Brexit tatsächlich eintritt, dass man danach dann die genau selben Verträge, die man jetzt hat, dann genauso weiter in Kraft lässt und es dann halt einfach anders benennt. Also, dass es dann sozusagen ein PR-Brexit wäre. Und das war's. Das ist eigentlich das, was ich erwarte. Also. Ja, und das ist ja auch eigentlich wahrscheinlich das, was mittlerweile, ich meine, wir kommen ja vielleicht nachher nochmal zu dieser, ich hatte mir das ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen, was du da rausgesucht hattest mit, was war das? Irgendeine Richtlinie. Combating Hate Speech. Ja, genau, Combating Hate Speech. Ja, genau, das schauen wir uns dann gleich nochmal an. das ist halt so das, wo ich auch zum Euroskeptiker wirklich geworden bin, dass in dieser EU einfach so viel Kram irgendwie sich ausgedacht wird, wo man sich sagen könnte, kann man da nicht jedes Thema irgendwie mal für sich nehmen und dann, wenn man irgendwie Zölle weghaben will, dann ja, dann muss man sich halt darauf einigen, Zölle wegzuhaben und wenn man halt das kann man ja alles machen, das ist ja früher auch schon passiert, genauso wie wenn ich irgendwie meine Grenzen so und so irgendwie regeln will, dass da irgendwie Durchfahrtsverkehr ist oder so, dann kann man da ja auch ein Abkommen machen, das muss ja nicht immer bei den Sachen, die jetzt europäisch geworden sind, da hat ja auch nicht jeder mitgemacht, ne? Also zum Beispiel bei der Währung oder so, das war ja auch immer so, dass die Leute sich da irgendwie geeinigt haben auf diese Dinge. Und da fragt man sich dann auch wieder, wofür man diesen Overbau dann braucht, mit dieser ganzen, mit diesem ganzen europäischen Gremium und diesen ganzen Leuten, die da sitzen und da alle Geld für kriegen und so, ne? Also wenn es dann hinterher doch eh darauf hinausläuft, dass sich die Staaten untereinander irgendwie einig werden. Ich denke halt, dass sozusagen der Überbau so eine Art Vereinigte Staaten von Europa, also der Sockel sein soll, dass wir sozusagen die USA imitieren wollen. Also das ist das, was ich das Gefühl habe, was die EU darstellen sollen, dass wir wirklich so einen super Staat bekommen, wo die, wo man zwar immer noch Spielraum hat, selber auf nationaler Ebene, aber dass es immer weniger werden wird und dass es auch immer weniger die Möglichkeit gibt, da überhaupt Einfluss zu nehmen, in welche Richtung das alles geht. Also nach und nach sozusagen die Aufgabe nationaler Souveränität. Ja, das habe ich auch schon häufig gehört, aber ich bin auch ehrlich gesagt bis heute noch nicht so richtig durchgestiegen, was von diesen Dingen da jetzt wirklich irgendwie verbindlich ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, gar nichts im Endeffekt. Ne, wenn dann einer hinkommt und sagt, so, ja, ich ziehe jetzt aber einen Zaun um meine Grenzen oder ich mache jetzt wieder Grenzkontrollen oder so, dann gibt es ja auch niemanden, der da irgendwie sagen kann, so, nee, machen wir jetzt nicht. Ja, wobei und, mit dem ESMF oder wie heißt ESM? Also mit dem Stabilisationsmechanismus haben wir ja schon die Hoheit über die einzelnen Finanzen. Wenn du innerhalb vom Euro bist, also wenn ein Land Euro hat, dann gibt es einen Vertrag, wo in einer Krise sozusagen das gesamte Staatsvermögen von einem Staat an die EU übertragen werden kann. Und die Gruppe in der EU, die kann auch nicht vor Gericht angeklagt werden. Also es gibt extra Gesetze, dem alle zugestimmt haben, dass sozusagen das gesamte Vermögen einfach abfließen kann, wenn Brüssel das denn so haben möchte. Und das ist schon eine Regelung, die für alle EU-Staaten gilt. Also ich meine, einen Grenzzaun ziehen ist ja schön und gut und so, aber wenn du halt über deine eigenen Finanzen selber keine Verfügung mehr hast, dann ist halt so ein bisschen Grenzzaun ja oder nein, ist halt so, keine Ahnung, PR-Masche, finde ich, so Fake-Souveränität, so, damit man denkt, dass da noch was da ist, aber wenn die EU will, dann kannst du, keine Ahnung, im Namen Deutschlands eine Billion Schulden machen, wenn sie das gerne hätte, also das ist halt, weiß nicht. Und das Ding ist halt auch schon seit 2013 in Kraft, also schon länger in Kraft. Hm. Ja, okay, soll ich da mal weiter fortfahren oder haben wir zu dem Thema noch was? Schwer fertig. Okay, dann nächstes Thema. Wir hatten ja in unserem kleinen außerordentlichen Stream am Montag schon mal kurz erwähnt, was ich am Sonntag davor vergessen hatte, nämlich, dass die Dame hier rechts im Bild mit dem blauen Haaren, die Autorin des Gamergate-Blogbots, Randy Harper, die war ja in Berlin vor kurzem und hat sich da unter anderem mit Frau Witzorek hier in der Mitte, wer sie nicht kennt, getroffen. Und ich hatte ja auch nochmal nachgeschaut, was die Dame in Berlin gemacht hat, nämlich sie war bei einem Treffen, was irgendwie von Microsoft gesponsert oder mitveranstaltet oder so wurde. Und da hat sie hier also gesessen auf einem Panel, wo also diese ganze Konferenz ging irgendwie um sogenannte Annotation Systems. Und ich wusste auch nicht so richtig, worum es dabei geht. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen schlau gemacht. Also das Wort Annotation heißt ja irgendwie so viel wie quasi. Also was man mit diesem Annotation System halt machen kann, ist, man kann Webseiten kommentieren. Also man kann eine Webseite, die wem anders gehört, quasi mit solchen Anmerkungen, also Anmerkungen ist quasi die Übersetzung, das Wort, was mir eben gefehlt hat, versehen und diejenigen Leute, die dann dieses gleiche Annotation System benutzen, die können dann auf der Webseite, wenn sie die öffnen, halt eben diese Anmerkungen sehen. Und worum es dann hier ging, ist, dass das angeblich hier ein Problem wäre mit Consent, also Einwilligung, und Abuse, also missbräuchliche Nutzung von diesen Annotation Systems, wo ich mir schon so ein bisschen dachte, naja, man kann halt irgendwelche Webseiten mit irgendwelchen Dingen versehen, inwieweit ist das denn Abuse? Und dann habe ich hier halt gesehen, also eine von diesen Damen ist ja auch diese Lina Gunn, und diese Lina Gunn ist halt eben eine der Initiatoren von diesem Annotation System Hypothesis.is. Und hier sieht man halt auch schon, wie das irgendwie quasi funktioniert. Also hier sind halt so Anmerkungen, wenn man da draufklickt, dann öffnet sich hier halt eben irgendwie so eine Bemerkung dazu, wo ich diese hier ganz lustig fand, wo hier irgendwie steht, the phrase without consent will be changed soon. Und Ja, worüber die sich hier also aufregen, es sind hier drei Sachen verlinkt. Also dieser Artikel hier, Preventing Abuse. Und diese drei Sachen, die sagen halt alle das Gleiche, nur von drei verschiedenen Medien-Dingern. Ich habe mir hier mal dieses von Slate rausgepickt, weil ich das am dämlichsten fand. Und worum es hier quasi geht, ist, irgendwelche kleinen Bloggerinnen beschweren sich darüber, dass ja quasi jeder mit so einem System eine Seite kommentieren kann. Selbst wenn ich jetzt selber die Kommentare ausschalte. Und das Beispiel, was die jetzt hier haben, ist irgend so eine, die irgendwie über ihre Geschlechtskrankheiten irgendwie einen Blog gemacht hat. Und dann hat sie halt eben die anderen irgendwie angeschrieben und gesagt, so, also diese Firma Genius, das auch so eine ist, die quasi diese so ein Annotation System anbietet, also quasi auch ein Konkurrent von der Frau Gunn hier. Deswegen auch wieder interessant, dass sie hier ihre Konkurrenz hier irgendwie so hinstellen können, so nach dem Motto, ja, das sind ja die, die sich nicht um die Abuse kümmern. Und was ich ja auch ganz interessant fand, hinter dieser Firma Genius steht ja eine ehemalige Gorka-Dame, die sich Lea Finnegan nennt. Und da wird hier auch GamerGate erwähnt in diesem ganzen Beitrag, müssen natürlich, ne, ist ja irgendwas, ja, ja. Irgendwas mit Abuse, wo war das hier? Naja, genau. GamerGate is just the tip of the iceberg. Und ja, diese Bloggerin hat halt eben diese Firma Genius angeschrieben, so nach dem Motto, ja, ich würde ja auch irgendwie, wie kann ich denn das ausschalten, dass das ja bei euch irgendwie ist. Und die haben dann natürlich ihr zurückgeantwortet, your blog is public, Ausrufungszeichen. Ne? Also mit so einem Annotation System kannst du halt alles kommentieren, was irgendwie im Internet eine Internetseite ist. Und natürlich auch wieder mit der Kontrolle über so ein System kann man natürlich dann auch wieder quasi sagen, welche Inhalte jetzt quasi, welche Kommentare da jetzt nicht erscheinen sollen. Ne? Und das ist halt eben der Grund, warum so Leute wie Frau Harper und so sich da jetzt dran schmeißen, weil du hast ja quasi damit die Möglichkeit, auf Internetseiten, wo keine Kommentare zugelassen werden, also wo du nicht lesen kannst, dass eventuell jemand sagt, ja, ich kenne mich da aber mit aus und dies und das ist aber so und so und die Sachlage ist aber so und so, zum Beispiel Thema GamerGate, ne? Oder irgendwie Frau Renlili Harper, dass man da irgendwie mal sagen kann, was sie sonst so irgendwie von sich gibt und welche Belästigungen und so sie selber irgendwie vornimmt. Das kannst du ja dann nicht schreiben, wenn du keine Kommentarfunktion hast, aber mit so einem Annotation-System kannst du dann natürlich alles schön markieren und sagen, hier behauptet sie dies, das, jenes, aber hier habe ich eine Quelle, ne, wo sie dann irgendwie das Gegenteil sagt oder so. Und deswegen ist das jetzt hier natürlich auch wieder so ein politisch umkämpftes Feld für die Herrschaften, wo sie dann ihre Deutungshoheit hier so ein bisschen in Gefahr sehen und jetzt hier schön moralisch ankommen und sagen so, ja, hier, da muss man aber was tun, das ist ja hier alles Abuse und so, ne? Ja, also von diesem Hintergrund finde ich das schon wieder, ich hatte mich schon gewundert, dass sie sich hier extra herbegibt, um sich mit so Nichtigkeiten wie irgendwelchen Verschlagwortung von Internetseiten zu beschäftigen, aber das ist schon, wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, schon ein Tool, was den Leuten ganz schön ins Gehege fährt mit ihren Kommentare und Ratings sind geschlossen, damit ich ja nicht irgendwie mir einer sagen kann, was für ein Bullshit ich hier rede. Ja, besonders lustig ist an der Stelle, dass 2014 am Anfang vom Ukraine-Konflikt hatten wir eine sehr einseitige Berichterstattung, was dort passiert ist. Und wir haben dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang 2015 hatten wir dann die Kommentare, dass wir die Deutungshoheit verlieren und dass wir sozusagen, dass es Legionen von russischen Trollen gibt, die zu Tausenden in einem Bürogebäude hocken, die den Diskurs beeinflussen. Gut, die haben auch ein paar, also zum Teil stimmt die Story auch. Es gibt auch so extra Propagandasachen von den Russen, gibt es auch von der EU, gibt es auch von Deutschland selber. Mein das Kanzleramt hat 35 Leute, die sich darum bemühen, Merkel gut dastehen zu lassen in den Medien. Und aber wenn dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt wird, dass wir die Deutungshoheit im Internet wiedererlangen müssen und ich dann überall immer Hate Speech höre und Hasskommentare entfernen und wir brauchen was für Facebook und wir brauchen was bei anderen Medien und wir müssen uns darum kümmern, dass wir den Narrativ behalten können und das dann über Frauenhass und was auch immer dann einem sozusagen die Zensur verpackt wird, dass man sagt, man will ja damit nur hier Stalking und Belästigung verhindern. Und das hat ja überhaupt nichts mit Politik zu tun, weil wenn jetzt irgendwas passiert, so wie mit Ukraine, wo wir das Spiegelcover hatten, stopp Putin jetzt, wenn in dem Moment die Gesellschaft nicht sagen kann, vielleicht wollen wir gar keinen Krieg, vielleicht können wir uns immer noch um einen Dialog bemühen, und das dann weggesperrt wird sozusagen, weil das Abuses oder Trollherden aus Russland, ja, dann wird's langsam richtig interessant. Also auf mich wirkt das Ganze natürlich wieder nach einer neuen Möglichkeit, Content zu kontrollieren. Ja, weil da halt eben ganz klar man nicht mehr den Content für sich selbst nimmt und den wirken lässt, sondern du hast dann überall diese Kommentare und Fußnoten, die dir sagen, wie du diesen Inhalt zu interpretieren hast. Ja. Hm. Tut mir leid, ich musste gerade den Hund reinlassen. Ist das so Opt-in? Also kann man sich aussuchen, ob man das benutzen möchte oder? Also du kannst diese Software installieren und kannst dann das lesen, was in diesem Netzwerk natürlich, also zu dieser Software gehört, annotiert wurde. Aber du kannst halt nicht als Seitenbetreiber diese Möglichkeit unterbinden. Das geht halt nicht, weil die Software legt natürlich quasi diese Annotations darüber. Ja. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo die sich natürlich drüber aufregen. Und wo du natürlich auch, wenn du jetzt der Herr über so eine Software bist und entscheiden kannst, welche Kommentare da jetzt angezeigt werden, dann kannst du natürlich auch entscheiden, was du da jetzt als kommentierwürdig erachtest und was du dann halt eben ausschließen willst. Das ist halt eben auch nochmal das Problem bei der ganzen Nummer. Mhm. Deswegen braucht es dann natürlich eigentlich jemanden, der sagt, wir erlauben einfach alles, damit du dir dann zumindest halbwegs sicher sein kannst, dass die Dinge, die da irgendwie stehen, jetzt nicht irgendwie wegzensiert wurden. Obwohl ich mir das schon vorstellen kann, dass bei Sachen, die irgendwie heftig diskutiert werden, dass dann da irgendwann auch so viel irgendwie an Annotations da sein wird, dass du da gar nicht mehr durchlesen kannst, irgendwie was zumindest ist und was nicht. Aber speziell so in dem deutschen Raum, der ja auch schon sprachmäßig so ein bisschen abgekapselt ist, kann ich mir das eigentlich schon ganz gut vorstellen, dass das ein ganz interessantes Tool ist. Gerade jetzt so in der Zeit, ne, wo ja immer mehr Medienhäuser wie die Süddeutsche zum Beispiel sagen, wir wollen gar keine Kommentare mehr haben bei uns. Ja. Also ich sehe auch nicht nur das Negative darin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Definitiv nicht. Und deswegen versuchen die halt eben auch da irgendwie die Kontrolle drüber zu behalten, weil die natürlich die Problematik da sehen. Hm. Ach, du meinst, also das mit diesen ganzen Troll-Dingern und so, also das habe ich halt auch schon häufig gehört, das wird dann auch immer jetzt gerne gebracht, so nach dem Motto, ja, das muss man jetzt gar nicht ernst nehmen, was da irgendwie geschrieben wird, weil es gibt ja auch zum Beispiel in Russland diese Trollfabriken. Und das wird dann halt immer so hingestellt wie, naja, wenn da halt irgendwas gesagt wird, was uns irgendwie komisch vorkommt, weil es dem widerspricht, was wir normalerweise denken, dann wird das wahrscheinlich eine Trollfabrik gewesen sein oder so. Ich erinnere nur an diese klassischen GEMA-G-Zockenpuppen-Account Argumente. Ne? So nach dem Motto, ja, das sind zwar viele irgendwie und viele Tweets und so, aber ja, das sind halt irgendwie so 5 Leute von 4chan mit Zockenpuppen-Accounts. Das braucht man nicht so weiter ernst nehmen. Und aus der Richtung kommt da schon viel. Also es ist eigentlich egal, ob da wirklich was Wahres dran ist, weil es im Endeffekt, ne, jetzt ist es halt wieder so, es wird immer vorgebracht, bei der Republika gab es ja auch zig Leute, die sich da auf die Trollfabriken berufen haben. Ich habe das schon häufig gehört. Und das ist jetzt einfach so ein Talking Point weiterer von vielen geworden. Irgendwie so nach dem Motto, ja, die Internetkommunikation, die ist ja so furchtbar, weil es gibt da ja diese Trollfabriken und deswegen kann man ja nichts mehr glauben. Und alle Leute, die irgendwie einen Kommentar schreiben, die stehen da ja nicht hinter. Und das ist ja alles nur, um irgendwie zu versuchen, unsere gute Arbeit irgendwie zu untergraben oder irgendwie der AfD zum Wahlerfolg zu verhelfen oder dies, das, jenes, wie man sich das dann immer hinbiegen will. Zumal ich also das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, der Vollständigkeit halber, diese ganze Ukraine-Putin-Nummer fand ich auch schon ziemlich Ziemlich ätzend, aber jetzt was Russland angeht irgendwie, weil ich habe keine, das kann mir keiner erzählen, dass das notwendig ist, da irgendwo sich irgendwelches Land verleiben und diese Sprüche, die mir dann da irgendwie übersetzt wurden, was der Putin da angeblich drüber gesagt haben soll, von wegen die Taufstätte des russischen Volkes ist die Krim und so ein Zeug. Also da gehen bei mir auch alle Alarmglocken an, wie schon mit so Ja. einer komischen. Ja, warte mal, das geht ja nicht um eine Besatzung, es geht doch darum, die russischen Bewohner der Krim zu beschützen. Ja. Ja, darum geht es ja. Okay. Ja, klar. Also, da bin ich halt sehr. Wenn man den Trollfabriken glaubt, ne? Ja, Ich meine, stimmt auch. Russland hat halt sozusagen eine offizielle Doktrin, dass ethnische Russen immer beschützt werden und es gibt halt sehr viele Länder, die an Russland angrenzen, die halt eher ethnische Minderheiten russischer Herkunft sozusagen haben. Und als die, also mit der Maidan, sozusagen bei der Übergangsregierung, einer der ersten Schritte, die eingeleitet worden sind, war, dass Russisch als zweite Amtssprache verboten wird und dass man auch kein Russisch mehr hören möchte im öffentlichen Raum. Und deswegen hat sich dann Putin sozusagen die Krim gekrallt. Das ist deren Narrativ. Was ich halt wichtig finde, ist, dass man sozusagen die russische Seite wiedergibt. Die kann man ja gut oder schlecht finden, aber dass man zumindest deren Narrativ auch einfach mal darstellen kann. Das ist das, was mir halt immer so irgendwo die Haare zu Kopf aufsteigen, wo ich mir einfach denke, so, man kann ja alle verteufeln, aber lasst denen doch zumindest mal ihre Position. Lass sie das erklären, warum sie es machen. Also. Ja, wobei aber das im Prinzip, aber wurde das denn jetzt wirklich, also ich habe das eigentlich schon gehört, so dass das die Idee dahinter ist. Also nachdem diese ganzen vorgeschobenen Sachen dann da irgendwie so nach dem Motto, ja, das sind zwar jetzt irgendwelche Panzer und so und irgendwelche Soldaten, aber so eine Uniform kann man ja überall herkriegen und dass sie da teilweise an Veröffentlichungen irgendwie gemacht haben, ne? Das war doch schon sehr hanebüchen. Ja, also die Uniform kann man überall So. herkriegen, die Waffen kann man überall herkriegen, die Fahrzeuge, Genau. ja, auf eBay Kann habe man ich überall letztens erst herkriegen, gesehen, ja. ne? Schön mit Und Hoheitsabzeichen auch. Ja, klar, sicher. ja, Ah. das ist halt schon. Und was ich halt eben auch immer nicht gültig mache, ist so dieses so, ja, die können ja nicht anders. Es geht ja nicht anders. Man kann ja nichts anderes machen. Also das braucht mir keiner Alternativlos. erzählen. Wir haben noch keine Ja, Alternativen. Die auch nicht. Ja, komm. Wie sind wir drauf gekommen? Ach genau, Kommentare im Internet. ja. Ja, im Prinzip ist jetzt dazu ja alles gesagt. Also das war halt der Grund, warum sie da ist, wieder schön so als kleine Zensorin. Irgendwie, wir müssen ja irgendwie gucken, was die Leute da kommentieren dürfen, weil das ja total wichtig ist, damit die Leute da, dass es nicht gegen ihren Konsent verstößt. So wird das ja dann hier auch verkauft, ne? So nach dem Motto, ja, die müssen sich ja selber überlegen, ob da jetzt jemand was kommentieren darf, ob da jetzt jemand was dazu sagen darf, wenn ich mich hier irgendwie öffentlich äußere. Das gibt es einfach nicht. Da hat kein Mensch ein Recht drauf, wenn ich irgendwie öffentlich was mache, dann ist das auch, kann das auch hinterfragt werden. Und das ist eines der Grundprinzipien eigentlich von Publizistik und von Politik und von allem, was irgendwie im öffentlichen Raum stattfindet. Dass man sich da irgendwie Gehör verschaffen können dürfen muss und dass man da alles hinterfragen kann, was da irgendwie passiert. Ich denke halt, dass sich die Gesellschaft erstmal dran gewöhnen muss, dass sozusagen die Möglichkeit zu publizieren immer einfacher und einfacher wird. Ich meine, ich hatte mal in meinem Twitter-Account einen Editor-in-Chief auf meinem own Twitter-Feed, so als Witz sozusagen, aber im Grunde tut man ja bereits publizieren. Ich meine, vor 50 Jahren war es noch wesentlich schwieriger, einfach an ein Publikum zu bekommen. Und viele Menschen sind einfach nicht gewohnt, dass, wenn sie das öffentlich posten, dass sie ja tatsächlich eigentlich ein Stück weit sowas wie eine Zeitung sind. Also wie vor 50 Jahren eine Zeitung gewesen wäre. Ja, und auf der anderen Seite finden sie das ja auch alles prima, ne? Also wenn du diese ganzen, das läuft ja auch immer so mit diesem Doppeldenken da, auch bei diesen ganzen Republika-Talks und so, wo sie ja genau das, was du gerade gesagt hast, ja quasi auch Wort für Wort wiederholen, so nach dem Motto, ja, hier und die neue Zeit und jeder, diese ganzen Minderheiten, alle können sich endlich Gehör verschaffen. Und dann wird ja immer behauptet so, ja, aber jetzt gibt es diesen bösen Backlash von den ganzen Leuten, die ihre Privilegien nicht in Gefahr sehen irgendwo hin und bla bla bla bla bla, diese ganzen Talking Points halt. Ne? Naja. Also die sind sich ja halt dieser Thematik durchaus bewusst. Das ist ja auch der Grund, warum sie sich da an diesen ganzen Kram jetzt dranhängen. Ne? Und das wird dann halt wieder so verkauft mit dem ganzen Gerede so aufgebaut, so nach dem Motto, ja, hier, oh, diese ganzen armen Leute und oh, diese Abuse und die Frauen, die können sich nicht mehr selber entscheiden und ne? Ja, aber im Endeffekt sind es wieder genau die gleichen Probleme, die jeder andere Mensch auch hat, der sich da irgendwie äußern will. Der und die Reaktion ist auch genau die gleiche, die jemand bekommen würde mit Penis in der Hose, wenn er Quatsch erzählt in der Öffentlichkeit. Naja, vielleicht sogar noch leer, ne? Ja, okay. Ja. Dann, wollen wir vielleicht erst die Europageschichte machen? Mit der EU und den... Hate Speech Nummer, ja. Ich öffne jetzt einfach hier mal diesen Link. Ich habe mir den noch nicht angeguckt, muss Ebe jetzt mal was zu erzählen. Oh Gott, ich habe ihn mir auch nicht ganz angeguckt. Ich habe nur die Überschrift gelesen und dachte mir so, ja, Hate Speech, irgendwas, tralala. Wir müssen jetzt neue Gesetze schaffen und neue Möglichkeiten. Das ist aber ganz interessant, ne? Weil ich meine, wenn die das so durchsetzen, mal gucken, wie lange es den Kanal an die noch gibt. Ne? Ja, ich meine, es gab ja auch schon für die E-Mail-Anbieter, wenn du über 1000 E-Mails, E-Mail-Adressen hostest auf deinem Webspace, dann musst du innerhalb von, was waren es, von 3 Tagen die Möglichkeit haben, dass die Polizei auf die E-Mails zugreifen kann, wenn sie das denn machen möchten. Und wenn du irgendwie um die 10.000 E-Mail-Adressen hostest, musst du innerhalb von 24 Stunden, und je mehr Adressen du hast, desto schneller muss sozusagen ein Zugang da sein. Bei 2 Millionen innerhalb von 3 Sekunden, ansonsten Bußgeld. Ja, schon. Also bei GMX wäre es zum Beispiel so, dass jetzt die Polizei hat dann so ein extra Login-Ding und dann tun sie da ihre Daten eingeben, wenn sie was haben wollen. Und also haben halt, in Echtzeit. Ja, genau. Und haben dann instant Zugriff auf die E-Mails. Leck mich am Arsch. Mit E-Mails jetzt halt auch, wie alt sind die, 40 Jahre oder so? 50 Jahre mittlerweile schon. Wir haben ja mittlerweile Private Messages und alles mögliche andere neben E-Mail. Und ich denke halt, dass die da ähnliche Sachen schaffen möchten für Videoplattformen. Wie man das schafft, dass YouTube für Kinder gerecht ist und was die EU machen kann, um die Daten auf der einen Seite zu schützen, aber auch Behörden einen einfacheren Zugang gibt, sozusagen sich YouTube anzuschauen, wo sind Hassideologien, wo tut sich das ansammeln, was für Leute greifen drauf zu und so die Richtung geht das. Und wir hatten da ja auch... Das ist auf jeden Fall auch Herr Oettinger hier, da habe ich gerade gelesen, der hier schreibt, the way we watch TV or videos may have changed, but our values don't. Und dann geht das hier so in Richtung, ja, die tollen Regulatoren, die müssen sicherstellen, dass incitement to hatred will have no room on video sharing platforms. Also es geht wohl so in Richtung YouTube und so. Ja. Denke ich mal, wenn ich das hier richtig verstehe. Das, genau. Das wäre dann wahrscheinlich so ein DMCA-like Ding, wo man dann Sachen halt runternehmen kann wegen Hate Speech. Genau, sie haben bedenklichen Inhalt veröffentlicht. Beim DMCA geht es ja nur um Copyright. Ja, genau, und dass du sozusagen dasselbe System hast für Hate Speech. Also, dass du dann sozusagen einen Strike bekommst darüber. Das ist so, ja, am besten so Facebook-Ausmaße annimmt, ja. Wo jemand irgendwie einen schlechten Tag hat, dem dein Kommentar nicht gefällt und dann wird er vorsorglich entfernt, ob der jetzt wirklich offensive ist oder nicht. Weil könnte er sein, ja? Ja, also. Ja, ich meine, gut, die EU beschließt ja viel. Was ich mich jetzt bei YouTube frage, ist, inwiefern die da überhaupt Spielraum haben, das umsetzen zu können. Weil YouTube ist ja eine von diesen riesigen Plattformen, die möglichst viele Leute ansprechen möchten. Also wirklich von alt bis jung, von, keine Ahnung, jeder Ecke des Lebens so, ja. Und jede Änderung wirkt sich nun mal auch immer für alle aus. Und wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, dass da dass es einigen Leuten leicht gemacht wird, Content zu entfernen oder beziehungsweise da Stuck zu machen mit so einem Strike, ja, wegen Harassment oder wegen, kann ja auch wegen Gewalt sein zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, diese ganzen Unfallvideos oder so. Na jedenfalls, dass da viel Content verloren geht, damit auch viele Klicks, Und wie soll ich das jetzt sagen? Dass sie halt eben dadurch auch ein bisschen an Bedeutung verlieren, ganz einfach, ne? Also mir kommt das Ganze so vor, wie sie so ein bisschen so als, ja, die EU kann da viel verlangen, aber YouTube muss da auch mitmachen. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Vor allem ist es halt auch ein Stück weit geschäftsschädigend. Man sieht es doch an Twitter. Twitter ist eine Plattform, die davon gelebt hat, dass jeder Account jeden ansprechen kann. Schränken das jetzt immer mehr und immer mehr ein und Twitter ist Ja, dabei, richtig, User richtig. zu verlieren und die Leute finden es nicht mehr interessant. Also. Nicht nur User, die haben ja insgesamt auch an Wert ordentlich verloren. Ne? Da kann man sicher in den, ich glaube, interessant ist da vor allem die Kurve der letzten 2 Jahre. Ja, kurz bevor Gamergate anfing, war schon so leichter Drop zu sehen und dann wurde es immer mehr, immer mehr. Und ja, da hast du natürlich recht, ne? Mit den Algorithmen, mit der Auslegung der Regeln teilweise auch vor allem. Ja, ich meine, wenn man sich die Nachrichten über Twitter anguckt, fällt einem da zum Beispiel gleich auf hier, dass da irgendwelchen Leuten wegen ominösen Gründen zum Beispiel diese Echtheitsmarke entfernt wird. Ja, das ist alles negativ und da haben natürlich dann auch die User keinen Bock drauf. Könnte ja eventuell denen auch passieren. Ich meine, was einem halt Angst machen kann, wenn ich jetzt dann so lese, dass die EU halt gegen Hate Speech vorgeht, der European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance, das ist so ein Toleranzministerium, wo halt auch zum Beispiel dann, da ist es dann ein Hassverbrechen, Feminismus zu kritisieren. Ja. Ja, Also, eben, der Sandefjord hat ja. ab wann ist eine Minority Group eigentlich keine Minority Group mehr? Ab 99%. Na, okay, alles klar. Ja, Frauen sind die einzige Minderheitengruppe, die häufiger vertreten ist als die Mehrheitgruppe. Das hat gerade irgendwie meinen Kopf kaputt gemacht. Was? Es gibt in Deutschland mehr Frauen als Männer und trotzdem werden sie häufig als Minderheit in Deutschland bezeichnet. Es ist die einzige Minderheitengruppe, die mehr vertreten ist als die Mehrheitgruppe. Das stimmt. Ja. Ja, weil sie natürlich wieder beigehen und sagen so, ja, aber die verdienen ja weniger und die sind ja Ja, dann weniger sollen die ihre informiert. faulen Ärsche hochkriegen und mal arbeiten, verdammt. Arbeiten Ja, das Ja, Ding wegen ist halt auch. Verdienen, sagst Ja, komm, aber das mit dem Verdienst, also wenn jemand 60 Stunden die Woche arbeitet und dafür du. 5000 Euro im Monat verdient oder jemand sagt, ich hätte gerne 10 Stunden und 800 Euro und damit auskommt und aber sich eine schöne Freizeit machen kann, also Verdienst heißt nicht ein glückliches Leben führen. Die Person, die 60 Stunden arbeitet, muss keine Ahnung, was sie denn arbeitet, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass man glücklich oder zufrieden ist. Richtig, ja. Also. Geld allein macht nicht glücklich. Sonst wäre ich nicht in meinem Job. Ja. Ja gut, gibt ja dann auch die Leute, die die Erfüllung darin sehen, aber das ist auch selten und keine Ahnung, warum ich das jetzt eigentlich erwähnt habe. Egal. Fast alle arbeiten, weil sie Geld brauchen, aus keinem anderen Grund. Richtig, ja. Ja. Die EU-Geschichte, magst du sie noch ein bisschen genauer erklären, Caps Lock? Naja, ich Was lese sie das jetzt sich. zum ersten Ach Mal. so, ach so. Was für eine Vorbereitung. schlechte Ja, also, Vorbereitung, so mich würde nicht. jetzt Ich dachte mir natürlich. nur, dass vielleicht. Hat das irgendjemand vorher richtig gelesen? Ich habe es überflogen, weil im Normalfall mit EU-Geschichten kann man die Leute immer jagen. Also Zuhörer, Leute, also die meisten tun sich halt einfach für EU-Kram nicht so arg interessieren, was Oh, so ist weit aber ein weg trockenes ist. Thema, ne? Also, mich würde vor allem jetzt erstmal interessieren, auf welcher Grundlage und dann natürlich, inwiefern die das durchsetzen wollen. Weil wenn das jetzt erstmal nur ein Vorschlag ist, so ein grober oder so, werden wahrscheinlich eh keine Details drinstehen, an denen man sich festhalten kann, oder? Und genau das ist das Ding. Genauso wie das Toleranzpapier und genauso wie hier diese EU Audiovisual Rules and Present Targets Approach to Online Platforms. Das sind halt auch alles jedes Mal so Strategiepapiere, die sich eh noch 12-mal ändern. Deswegen ist das halt auch immer so eine mühselige Arbeit. Aber es ist schon wichtig, das öffentlich festzuhalten, dass da was kommt. Aber wann das kommt, wie das genau aussieht, ist halt auch fraglich. Also deswegen. Wir gehen der Sache nach und wenn da mehr bei rumkommt, dann tun wir unsere Genau. Zuhörer informieren. Also wenn wir dann weg sind hier von YouTube, wisst ihr Bescheid. Spätestens dann, ja. Und dann hier nur noch so, so Europa von vorne eingespielt und genau. Sie sehen die Weltraumaffen live aus Brüssel. Unser Thema heute, alles ist prima, Frauen sind gut. Europa über genau, alles, über alles in der Welt. Alle dann mit den Gesichtern, mit Klarnamen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse eingeblendet, ja, und ab und zu mal so ein ängstlicher Blick, weißt du, jenseits der Kamera. Ja. Ja. Wo dann der Wächter mit dem Elektroschocker steht. Nee, das ist dann automatisch. Kriegst du nur ein Halsband und wenn du dann irgendein Hate Speech Wort sagst, ja. Dann kriegst du weißt du. Ja, und dann hat die Person gesagt. Das habe ich jetzt gerade mal über einen lustigen Satz gestolpert. Die meinen hier ja quasi, dass sozusagen in einem Land die Statuten in einem Land gelten, die müssen dann quasi auch in jedem anderen Land gelten, wo das eventuell dieser Service auch aufgenommen werden kann. Das sagt ja quasi dieser Satz mit anderen Worten. So das Land, was sich am meisten aufregt und am meisten sagt, so hier, es muss alles hier unsere Kinder und so weiter. Das ist dann das Land, was dann vorgibt, nach welchem Standard wir uns hier richten müssen. Das ist ja geil. Meinst du, da sitzt ja Erdogan bestimmt schon auf seinem Thron und denkt sich so irgendwie, wie geil ist das denn? Ja. Ja, ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an die islamischen Menschenrechte. Es gab so eine Konferenz in Ägypten, wo man eigene Menschenrechte verabschiedet hat, wo man eigentlich die UN-Menschenrechte gecopy-pastet hat und aber hinzugefügt hat, die Scharia kann das einschränken. Also. Ja, dazu war ich mal auf einem Vortrag beim Festival der Philosophie in Hannover vor 2 Jahren, wo da einer das vorgestellt hat, aber da war ich auch schon sehr skeptisch. Also der hat das so ein bisschen so, ja, und das ist total wichtig und dass sie sich da selber so Rechte gegeben haben, weil bla bla bla, Kolonialismus und so. Und da dachte ich auch schon so, meinst du echt? Ja, Kolonias, keine Ahnung. Das ist ganz ehrlich, ich habe mal eine Doku gesehen, wo chinesische Investoren, die sind, das war glaube ich in Uganda, wo sie dort waren und das war mal eine Uganda oder Kongo, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall eine belgische Kolonie gewesen und die Belgier haben dann damals Straßen gebaut und zu den Minen hin. Und dann sind halt die Chinesen gekommen und haben auch neue Straßen gebaut. Und am Ende von der Doku sagt einfach der Chinese, also ganz ehrlich, wir hatten auch Kolonialherren, wir haben was daraus gelernt, wir haben dann ihre Methoden übernommen und kopiert und Infrastruktur danach erhalten. Ich verstehe nicht, wie ihr von den Belgiern eine Straße gebaut bekommt und die niemals gewartet habt. Mit dem Mindset natürlich seid ihr noch in der dritten Welt. Ihr müsst halt auch mal was machen. Und das war halt die Aussage von dem Chinesen, was ich dann schon auch ziemlich krass fand. Also, ja. Weil ich meine, es gibt Länder, wo auch der Westen eingefallen ist, wo es danach dann funktioniert hat, wo die sich dann so weit weiterentwickelt haben, dass sie eben keine Kolonie mehr sein können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in der islamischen Welt sozusagen man hört jahrhundertelang, dass man irgendwie the chosen people ist, dass man das auserwählte Volk ist und dann kommen irgendwie die Westeuropäer und fallen ein und besiegen sie relativ einfach, dass es halt auch einfach so ein Ego-Knick ist, den man aber halt auch überkommen, also drüber wegstehen muss. Ich meine, in Deutschland, wir kennen es doch aus, wir sind auch mal, haben uns zurückentwickelt, ich meine, Zweiter Weltkrieg, da ist unsere Kultur auch vor die Hunde gegangen. Und ja, wir haben dann einen Einlauf bekommen von der freien Welt in Sachen Demokratie und haben das aufgefressen und wurden umerzogen. Und bei uns hat es doch auch geklappt. Ich denke nicht, dass jemand in Ägypten, dass der allzu anders ist wie ein Deutscher. Also der kann doch genauso dazulernen. Also ich also weiß meinst nicht. Du, da muss mal die freie Welt einfallen und denen Demokratie beibringen? So schön ja. Den Marshallplan bis oben in den Arsch reinschieben. Ja, nicht so, wir sollen da nicht einfallen, aber dass einfach dieses Ego-Ding. Du alter Kriegsschreiber. Dieses Ego-Ding wegfällt, weißt du, keine Ahnung. Ja, klar. Nee, klar, klar. Ja, aber das hast du halt eben mit Religion, weißt du, natürlich kannst du den Leuten nur sagen, es ist total super, dass ihr alle jetzt dieser Religion angehört, ihr seid total auserwählt und alles und kommt alle in den Himmel, ja. Aber das Problem ist dann ganz einfach, wenn dann anfängt, die Religion Politik zu machen, und das sich beißt. Ja, also dann hast du halt eben solche Sachen wie, keine Ahnung, Arabien, wo dann irgendwie ein paar Milliardäre da sich eine Kunstinsel bauen und irgendwie die restlichen 99% vom Land, die leben da, weiß ich nicht, in irgendwelchen ja, Dünen oder so. Also keine Ahnung, wie es in Arabien sonst aussieht, aber... Ja. Ja, die auch in Salzungsanlagen bauen könnten, damit die Region keine Wasserprobleme hat. Also. Ja, zum Beispiel, ne? Es wird viel zu wenig in das Wohl der eigenen Leute investiert. Naja. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ich glaube, wir haben alle einen Kater, habe ich so das Gefühl. Ja, kleines bisschen. Ich habe gestern den Marsaffen noch getroffen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel getrunken, aber die Rückfahrt war ein bisschen anstrengend. Ich könnte vielleicht noch, wo wir es gerade hatten, von Internetzensur, Informationskontrolle und so, der Heiko Maas hat hier, glaube ich, vor kurzem auch wieder was, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, der hat vorgeschlagen, beziehungsweise will durchsetzen, Vermummungsverbot im Internet und jeder muss jetzt in sozialen Netzwerken mit seinem echten Namen da sein und so und am besten gleich mit Personalausweis anmelden und so, ja. Alter Schwede. Habe ich natürlich gelacht, weil das kannst du eh nicht umsetzen. Ja, also musst du dann mit den Seiten zusammenarbeiten. Ich meine, Facebook greift ja schon recht hart, aber immer noch sporadisch durch. Sporadisch, ja. Und ja, inwiefern diese Seiten dann auch mitarbeiten, das ist eher so eine Sache, gerade wenn er dann wieder ankommt. Und am meisten muss ich dann lachen, weil er natürlich deswegen viel Kritik gekriegt hat und dann halt eben auch die Leute gesagt haben, so ja, Facebook führt dich an der Nase rum, das kannst du gar nicht machen und so, ja. Und daraufhin hat dann der Ex-Pirat Christopher Laurer gesagt, ja, da müssen wir in Deutschland eben Facebook sperren. Perfekt, die Lösung. Perfekte Lösung, alles sperren, alles bannen. Ja. Alter, schon allein die Idee, dass du ein Vermummungsverbot im Internet einführst, da läuft es mir den Rücken runter. Erstens, weil ein Politiker so realitätsfremd ist und wahrscheinlich den Unterschied zwischen Google, Firefox und Chrome nicht kennt. Also was da überhaupt der Unterschied ist. Na, ich meine, einfach nur das so aufzustellen, zeugt einfach schon von einer unglaublichen Dummheit, dass man nicht weiß, wie das Internet läuft. Von der Naivität einfach, weißt du, dass er meint, er kann da einfach ankommen und da solche Sachen einsetzen, durchsetzen, weißt du? In so Momenten frage ich mich immer, gibt es ein Menschenrecht auf Dummheit? Also ist Ignoranz ein Menschenrecht? Also darf der ungestraft so dumm sein? Ich will nicht, dass er dafür ins Gefängnis kommt. Leute dürfen dumm sein und das auch gerne mitteilen, weil dann weiß ich, dass die dumm sind, da muss ich mich mit denen nicht mehr unterhalten. Ja? Aber das finde ich so schön an der Meinungsfreiheit, dass die Leute, weißt du, du musst ja gar nicht nachfragen oder was. Die erzählen dir selber schon, aus welchen Gründen du sie vermeiden solltest, weißt du? Ja, das stimmt. Aber ist das ein Politiker, Mann? Keine Ahnung, wie können wir Inkompetenz in so hohe Ämter wählen? Das fasziniert mich. Ja. Das ist eine Frage. Wenn ich da jetzt noch Ausführungen machen müsste, dann, ja. Dann wird das hier ein sehr negativer Stream. Komm, haben wir hier was Positives eigentlich noch? Wie lange machen wir das jetzt hier schon? Bin ich jetzt hier der Naivling? Ja, ich glaube schon. Ich habe auf jeden Fall noch was ganz interessant ist. Und zwar hat hier der Blogger Hartmut Danisch, von dem habe ich das abgekupfert, der hatte hier dieses PDF verteilt, wo es um Wahlergebnisse von der Präsidentschaftswahl in Österreich geht. Und das ist hier also aus dem, das wird hier auf jeden Fall rausgegeben von der Stadt Linz. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier nur sich auf Linz bezieht oder ob das auch irgendwie weitergefasst ist oder so, weil es gibt hier nämlich, also quasi in diesem gräulich hinterlegten Feld hier steht quasi die Summe der Wahlberechtigten und daneben steht die Zahl der abgegebenen Stimmen. Und dieses letzte hier, was hier aufgeführt ist vor der Summe hier unten, ist hier Sondersprengel, sogenanntes. Und das sind quasi diese Briefwahlbezirke. Und da gibt es hier also, das ist die Zahl der Leute, die da angeblich wahlberechtigt gewesen sein sollen, 3518. Und das ist hier die Zahl der Stimmen, die da abgegeben wurden, nämlich 21.060 laut diesem hier. Und hier hinten, das ist die Summe der Stimmen, die aus diesem Sondersprengel auf den grünen Kandidaten entfallen sind. Und das hier ist die im Vergleich kümmerliche Summe an Stimmen, die auf den Kandidaten von der FPÖ gefallen sind. Und das ist natürlich schon ziemlich interessant, weil zum einen, wie kommt es zu dieser merkwürdigen Zahl? Also ich hatte zuerst gedacht, dass die Leute vielleicht mehr als eine Stimme hatten oder so, aber wenn man sich die anderen Zahlen mal anguckt, da liegt also immer hier die Anzahl der Stimmberechtigten deutlich über der Anzahl der abgegebenen Stimmen. Mhm. Nur halt eben hier nicht, in diesem Fall mit dem Briefwahl. Und ja, angesichts der Tatsache, dass diese Wahl ja ziemlich eng war, bin ich da schon mal auf die Erklärung gespannt, wie es zu diesen merkwürdigen Zahlen hier gekommen ist, ob sich da jemand verschrieben hat oder ob das nicht nur der Bereich Linz ist oder was da jetzt die Begründung für ist. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Hallo? Schönen guten Tag, hallo. Ja, ich bin doch da. Ich weiß ja wieder, manchmal musst du zwischendrin was schreiben, und dann bist du voll raus irgendwie. Kannst du das nochmal eben kurz einblenden, bitte? Oder kann ich das sagen? Weiß ich nicht. Ich muss noch was sagen, damit es eingeblendet wird. So. Ich muss mal eben hier was nachrechnen. Also das ist auch unten in den in der Beschreibung ist auch ein Link dazu. Ah, gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die bei der drittletzten Zeile von rechts die Null versehentlich eingetragen haben. Und dass das dann zu diesem komischen Ergebnis gekommen ist. Egal. Nee. Also, rechnerisch geht das schon, nur halt eben das hier geht nicht. Ja, aber ich sag mal, wenn die ach so, 468 plus anstatt 20.592 2.592 haben, aber das passt natürlich überhaupt nicht mit dem, was da rechts steht. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ja, es sei denn, sie haben eigentlich nur das eine vom anderen abgezogen oder so. Ja, irgendwie. Das wäre auch die Möglichkeit, dass wir quasi nur den einen eingetragen haben und der andere ist halt der Rest dann sozusagen. Wie ist das Ergebnis eigentlich zusammengekommen? Haben die, also ich denke mal, da gibt es natürlich die Briefwahl, gibt es die Wahl an der Urne. Haben die mittlerweile da schon diese Automaten eigentlich? Das weiß ich nicht. Aber naja, ich meine, die ganzen Leute, die jetzt Urne gewählt haben, beziehungsweise normal gewählt haben, das sind halt die, die hier oben überall stehen, so aufgebastelt nach den Bezirken, die es halt in Linz da wohl gibt. Und ja, das einzig Besondere ist halt eben hier diese Abteilung mit, wo hier unten drunter auch erklärt ist, dass es halt eben Briefwahl ist. Und besondere Wahlbezirke, wie das hier noch irgendwie heißt, das sind wohl irgendwie Leute in Heil- und Pflegeanstalten und oder in ihrer Freiheit beschränkten Personen, also quasi Gefängnisinsassen. Behinderte. Also auch. Viele. Das kann ja auch nicht sein. Hier steht in Linz wahlberechtigte Auslandsösterreicherinnen. Aber das erklärt ja auch nicht, warum es mehr Stimmen als Wahlberechtigte sind. Ja. Ja, der leckt mich aus dem Chat, sagt gerade, also die müssten eigentlich ja wissen, wie viele Wahlkarten rausgegangen sind. Ja. Von daher. Das stimmt ja schon. Also du kannst ja nicht mehr Stimmen haben, als du Wahlkarten aufgeschickt hast. Ja, hier steht ja die Nummer von den Wahlberechtigten. Ich weiß ja nicht, wie das bei denen in Österreich gehandhabt wird, ob da auch jemand seine Briefwahl irgendwie aus einem anderen Bereich irgendwie einreichen kann, dann halt in Linz. Ja. Das wäre natürlich auch möglich, dass das quasi die Linzer gewesen sind, die da wählen durften und irgendwelche anderen da halt auch noch mit reingefallen sind. Aber da finde ich das auch, weil wenn man sich die anderen Zahlen hier mal so im Vergleich anguckt, ist dieser Unterschied hier von den Stimmen auch eigentlich ziemlich krass. Weil das sind ja mehr als doppelt so viele Stimmen, die hier der Grüne gekriegt hat. Im Vergleich zu dem Herren von der FPÖ. Und das ist hier eigentlich in den meisten Fällen nicht der Fall. Ja gut, Katzbach direkt ist schon so. Dann ist St. Magdalena ist schon so. Oh. Direkt 35 und 34, das ist auch 2 zu 1 ungefähr. Dann Auberg 31. Das ist natürlich nicht überall so. Oftmals ist das ziemlich knapp. Und hier, Kleinmünchen, 1144 zu 1143, ne? Aber so ein Verhältnis ist ja, ich auch Briefwahl, ne? Ja, sind ja eigentlich alle möglichen Leute. Naja, gut, also ja. Ich finde es. Es ist auf jeden Fall bemerkenswert und sollte man drüber nachgucken, weil so oder so ist das auf jeden Fall falsch, was da steht. Da ist was nicht richtig. Ja. Okay. Oder wir verstehen alle nur österreichisches Wahlrecht nicht. Genau, nee. Österreichische Mathematik funktioniert ein bisschen anders. Ja, also, wenn es nötig ist, dann geht man halt zweimal, ne? Also. Vielleicht wurde auch irgendwie der wie heißt das nochmal, der Haustierfriedhof auch wählen gegangen oder so. Du meinst, wie sie es früher gemacht haben und dann irgendwie die Oma auch nochmal angemeldet haben und dann einfach 2 Zettel abgegeben haben? Ja, genau. In den USA passiert ja sowas ständig. Dass ja irgendwie... Das ist aber auf jeden Fall für Österreich schon eine Sache so, ne? Ich meine, es ist jetzt irgendwie, also zumindest für mich jetzt kein Land, wo man irgendwie einen Wahlbetrug direkt sagen würde, ach ja klar, natürlich. Weil es ja. Österreich halt, ne? Ja. Das ist eine interessante Geschichte. Ich hoffe, dass es da irgendwie nur vielleicht Fehler gab beim Zusammenzählen oder so. Wünschenswert wäre es. Ja, ja, ja. Ja, da müssen sie sich dann aber leider gefallen lassen, dass man da irgendwie skeptischer wird, weil wenn man sich da vorher angeguckt hat, wie die Leute da rumgebrüllt haben, wie unmöglich das halt ist, dass der da irgendwie gewählt wird. Und ich meine, ich weiß es nicht, der soll ja angeblich da schon irgendwie gedroht haben, das Parlament aufzulösen und so. Echt? Das ja, da hatten wir ja letzte Woche drüber geredet. Dass er da irgendwie diese beiden Artikel, die da irgendwie in der Macht vom Bundespräsidenten sind in Österreich, da irgendwie wohl schon mal ins Spiel gebracht haben soll, angeblich so nach dem Motto, ja, hier, dann löse ich hier das Parlament auf und dann lasse ich die Leute alle oder so. Also es soll ja wohl irgendwie so gewesen sein, dass er damit gedroht hat, aber man weiß es nicht, ne? Das ist ja auch wieder so das Ding mit, nur weil es in den Medien gestanden hat, kann man sich ja leider nicht mehr drauf verlassen. Ein bisschen schuld ist das, liebe Medien? Ist das die Schuld von den Zuschauern oder von euch? Zuschauer, ganz klar, weil das ist natürlich eine Frage. Ja, stimmt natürlich, ja. Du Verschwörungstheoretiker, machst uns in allen Angst. Ja, das ist interessant. Jetzt hat der Flo ja gerade nochmal angemerkt, dass es Hinweise gab, dass Leute an der Urne wählen konnten, wo sie auch Wahlkarten haben. Na ja, gut, okay. In der Baden-Württemberg bei der Wahl, also meine ID-Karte, also Ausweis haben sie auch nicht richtig angeguckt. Allerdings bin ich in meinem Kaffstädtchen halt auch ein richtig bekanntes Gesicht. Also keine Ahnung, wir haben eine große Familie, Vater ist Lokalpolitiker, keine Ahnung. Ich bin das allererste Mal wählen gegangen und mich haben sie auch nicht kontrolliert. Ja, das macht man auch im Regelfall einfach nicht. Wenn du in Deutschland gibt es ja quasi, da gibt es ja Einwohnermeldeamt und so im Vergleich zu Amerika, wo du dich extra anmelden willst, wenn oder musst, wenn du wählen willst. Und wenn du da mit so einer Karte vorbeikommst und sagst, hier, dann wird die einfach eingenommen und du kriegst einen Schein. Also da geht einfach eigentlich keiner von aus, dass du jetzt irgendwie anfängst, 30 Omas zu erschlagen, nur damit du da irgendwie mehr Karten irgendwie mit dir rumtragen darfst, um die dann da irgendwie abzugeben oder so. Also da geht man dann schon davon aus, dass es quasi zu aufwendig wäre, die Leute alle da nochmal zu prüfen, weil du stehst im Verzeichnis, du hast so eine Karte dabei, du kriegst einen Schein, fertig. Ne? Also, und du müsstest ja auch, wenn du jetzt mit mehreren kommen wollen würdest, dann müsstest du ja quasi auch noch die aus unterschiedlichen Bezirken haben und so. Also um da jetzt wirklich im großen Stil zu betrügen, müsstest du schon echt eine große Operation irgendwie fahren. Also, dass sich dann da jeder ausweisen muss und so. Ist eigentlich nicht weiter nötig. Also immer, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich auch nur geguckt quasi, ob sich die Namen irgendwie gedeckt haben mit, also ob da jetzt, wenn da jetzt einer irgendwie Ulla hieß, dass da kein Mann vor mir steht oder so. Transphob. Habe ich das dann gemacht quasi. Aber ja, ansonsten, das ist auch nicht nötig. Also du brauchst nicht jeden da irgendwie ausweisen. Das ist einfach, das steht in keinem Verhältnis. Ja, ich hätte es jetzt eigentlich erwartet, ne? Weil man mich da halt eben noch nicht kennt. Aber okay. Ja, das macht gar nichts. Wenn du eine Karte hast, dann kannst du da wählen. Und ja, halt so den DIN A4-Lappen, ne? Ja, eben, ja. Ist alles in Ordnung. Hm, ja, okay. Sind wir schon fertig? Ja, so sieht's aus. Heute sind wir ein bisschen slow. Also, ich hatte dieses Jahr noch, das hat der Sargon letzte Woche bei This Week in Stupid da mal gezeigt, dass jetzt hier also so ein amerikanisches Law Institute diese Affirmative Consent Laws, die jetzt an den Colleges haben, also quasi diese Ja-heißt-Ja-Regelung, hier komplett in Frage gestellt und als Unsinn abgetan hat und gesagt, das kann eigentlich so nicht laufen, weil das halt eben die Beweispflicht dann komplett bei den Beschuldigten sieht und das ist halt eben nicht vereinbar mit den Rechtsstandards in Amerika. Ja, da haben wir in den vorigen Streams ja ständig drüber gesprochen, dass es halt genau so ist, ja. Dass halt eben der Beschuldigte, also es wird ja im Vorfeld sowieso schon von einem Beschuldigten gesprochen, anstatt dass man halt eben sagt, der Angeklagte oder sowas in der Art, ja. Naja, aber Angeklagter, Beschuldigter, ich meine, im Endeffekt ist das Wort Beschuldigter doch schon richtig. Also ich meine, wenn ich jemanden etwas beschuldige, dann ist er halt eben ein Beschuldigter. Also ich finde das schon neutral genug. Also was ich viel schlimmer fand, ist, dass immer wieder über Täter geredet wird. Also wie zum Beispiel auch in dieser Bundestagsdebatte zum Sexualstrafrecht, wo da immer nur von Opfer und Täter geredet wird und dass die Opfer ein Recht darauf hätten, dass die Täter da irgendwie und die Täter werden nicht vernünftig bestraft. Dass da halt eben niemand mal das Wort Täter durch Beschuldigte ersetzt, so wie das ja der Herr Fischer übrigens in seinem Republika-Talk auch ganz klar gemacht hat. Er hat ja auch gesagt, die sogenannten Täter sind das dann, die sogenannten Opfer. Und nicht halt eben einfach nur Täter, Opfer, Täter, Opfer, Täter, Opfer, so wie das diese ganzen Bundesverband der Frauenberatung stellen und diese ganzen Leute da immer sagen. Ne? Mhm. Weil das ist ganz klar auch Teil von deren Kommunikationsstrategie, dass sie das halt so aufbauen wollen, so als wäre ja jeder, der da irgendwie nicht verurteilt wird, dann ein Täter, der quasi damit davongekommen ist mit seiner Tat. Und dass man das quasi gar nicht anders sehen kann als so. Ja, was war jetzt mit der Ami-Geschichte? Dass sie quasi genau das jetzt festgestellt haben und gesagt haben, auf dieser Grundlage setzen wir das nicht mehr durch. Ja, genau. Na, was heißt, also die selber, das war ja so eine College-Nummer. Die haben das ja auf diesem Title 9 aufgebaut. Title 9 ist quasi so eine Antidiskriminierungsrichtlinie. Und die haben ja so argumentiert, dass quasi Frauen sich ja nicht sicher fühlen können an Colleges, weil es ja da diese One in Five und so weiter und so fort. Und, ach, der Unsinn, naja. Und über diesen Title 9 können sie halt eben sagen, wenn ihr euch da nicht drum kümmert, wenn ihr jetzt nicht irgendwie zu komischen Statuten da ändert und so, dann verklagen wir euch alle wegen Diskriminierung. Und das ist halt eben auf Basis von diesem Title 9. Und jetzt hat halt eben diese American Law Dingsbums da hat halt eben gesagt, dass es so ein Statut aber nicht geben kann, die wäre halt nicht vereinbar mit dem Rechtssystem und man kann nicht einfach so Leute von der Universität schmeißen, weil die irgendwie angeschuldigt werden und dann sagen so, jetzt hier, beweist mal, dass ihr das nicht wart. Weil es gab ja dann da immer diesen Grundsatz von Preponderance of Evidence, was irgendwie so viel bedeutet wie, wenn es glaubwürdig genug ist, dass jemand schuldig ist, dann können wir ihn quasi schon so behandeln, als wäre es erwiesen. Ja, ich bin. Also warte mal, ich muss jetzt nochmal kurz nachfragen. Das wurde von staatlicher Seite entschieden, ja? Nee, es ist diese Regelung von den Colleges, die war quasi auch nicht von staatlicher Seite angeordnet. Die haben quasi. Ja, nur das wusste ich noch. Also ich weiß ja, dass halt irgendwie jedes College hat auch so seine Privatregeln, Gesetze, sowas in der Art, ja. Und ich, achso, dann habe ich das falsch verstanden, weil ich dachte, jetzt kam mal von staatlicher Seite endlich eine Entscheidung, dass sie da gesagt haben, nein, das könnt ihr so nicht machen, ja. Weil das halt eben eine Art von Diskriminierung ist. Nee, also ich glaube, dieser Verband hat, glaube ich, nicht die Möglichkeit, da jetzt wirklich Gesetze zu schreiben. Aber wenn die jetzt gesagt haben, dass das nicht geht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch weiterhin gängige Praxis sein kann. Ja, Aufmaß, ne? Da ist ja jede Menge verrückter Scheiß passiert. In Amerika gibt es ja auch Gewaltenteilungen, ne? Also wenn jetzt die Juristen sagen, daraufhin kann man niemanden verurteilen, dann kann man ja noch so viele Gesetze verabschieden, die da irgendwie drauf hinziehen. Das ist ja dann egal, ne? Deswegen haben wir ja Gewaltenteilung, damit nicht diejenigen, die Gesetze schreiben, auch noch darüber bestimmen können, wie die ausgeführt werden und wer dann wegen diesen Gesetzen verurteilt wird. Okay. Soweit von mir. Ich hätte dem soweit auch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also so total fertig, müde, ja. Deprimiert. Worauf ich noch hinweisen könnte, ich habe ein Pastebin in die Quellenangaben mit eingefügt, was zurzeit auf der Welt passiert in den verschiedenen Konfliktherden. Und da sind viele auch Videos mit dabei, einmal von Libyen, einmal von Syrien, Bilder aus von der Texas-Flut und halt komplett um die Welt herum. Und ja, schaut's euch an. Das ist ja ganz interessant. Also China hat auch das erste Mal ein Nuklear-U-Boot rausgeschickt in den Ozean Richtung USA, so schippert es da rum und das ist halt auch ganz interessant. Weil in Asien ist so ein kleines Wettrüsten. Pakistan hat Angst vor Indien, rüstet hoch. Indien sieht Pakistan und China rüstet hoch. China sieht Indien und USA rüstet hoch. Und USA rüstet sowieso immer hoch. Und dass sozusagen ein U-Boot mit Nuklearsprengköpfen von den Chinesen auf hoher See ist, sozusagen ein internationales Novum. Und das wird auch noch interessant, so wie das, wie sozusagen die Spannungen in der Region aussehen und wie die Spannung zwischen China und USA aussieht. Ja. Ja, ich hätte hier noch diese Kleinigkeit, obwohl ich da auch noch nicht weiter eingestiegen bin. Das war auf jeden Fall so ein kleiner Rent hier von dem Serda Sumuncu bei Facebook, wo er sich hier so ein bisschen gegen politische Korrektheit und sowas ausgesprochen hat. Ah ja, gut. Das kann ich mir bei ihm sehr gut vorstellen, ja. Also Serda Sumuncu war doch dieser Kabarettist, der damals Mein Kampf vorgelesen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig? Genau. Ja. Ja. Er schreibt hier, jeder Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Dass man das begriffen hat, wirklich frei von Fesseln, die an andere auferlegt haben, ist ihrer Political Correctness, die doch nichts anderes als versteckte Intoleranz ist, dass wenn wir den Nazi in uns selbst erkannt und eliminiert haben, werden wir fähig zur wahren Toleranz. Das ist ja dieser Satz aus dem... Eigentlich ein ganz schöner Satz. Also, ich weiß nicht, den Sumuncu, den mag ich eigentlich auch ziemlich. Also, der hat zwar hier und da hat er auch mal seine Eigenheiten, aber ich mag ihn eigentlich als Intellektuellen. Ziemlich, also bringt auch oft Sachen gut auf den Punkt. Mir gefällt einfach, dass er halt die Leute, also der provoziert, aber immer mit dem Hintergedanken, nicht ohne Grund. Und da gefällt mir einfach, dass er dann eben dadurch die Leute auch zum Nachdenken bringt und ein bisschen entlarvt und so. Das war mal ganz interessant. Lustigerweise kennengelernt habe ich den, wo er so ein bisschen Comedy gemacht hat auf, wie heißt das nochmal, Nightwash, das war so ein Amateur-Comedy- Format, ja, und da war er eigentlich am schwächsten, ne? So richtig gut ist er halt eben, wenn er dann auch über Sachen schreibt, die ihm am Herzen liegen, gerade was halt Integration und so betrifft, da ist er ganz weit mit dabei, ganz weit vorn. Es ging wohl irgendwie um eine Rede, die er gehalten hat, und er hat sich ja irgendwie angelegt mit so Erdogan-Jüngern, die ihn jetzt hier bedrohen. Ja, komm, aber das ist halt auch wieder irgendwo schon fast lustig, dass sozusagen die richtige Kritik, dass ja auch angenommen wird, kommt dann eher noch von dem Türken selber, also nicht von dem Böhmermann, der zu keinerlei guter Debatte angeregt, aber jemand wie der Serda Sumuncu kann die Debatte auch noch verändern. Also die Debatte einfach anreichern, dass sie auf einem höheren Level geführt wird. Weil was ich ziemlich... Ja, ich finde halt irgendwie so, Erdogan kritisieren ist halt so eine richtig tief hängende Frucht. Und irgendwie ist es okay, wenn man auf den Erdogan einprügelt. Und ja, der hat auch viele Sachen, die er nicht in Ordnung macht in seinem Land. Aber irgendwie ist es schon bezeichnend für Deutschland, dass man so sich nicht über andere Politiker das Maul zerreißen würde. Ich sag nur zum Beispiel, weiß nicht, Netanyahu oder Obama. Und ein bisschen, ich weiß nicht, entweder gilt's für alle oder für keinen, aber einfach nur auf den Türken draufhauen ist nicht in Ordnung. Also, keine Ahnung. Mich würde mehr so Kommentare, also mehr härtere Kritik würde mich freuen, aber es kann nicht sein, dass wir da einen Unterschied machen zwischen verschiedenen Gruppen, dass man die verschieden stark kritisieren darf. Also. Naja, also verschieden stark kritisieren liegt da eigentlich in der Natur der Dinge irgendwie. Ne? Du kritisierst ja nie irgendwie jeden gleich. Also es gibt ja auch teilweise andere Gründe, jemanden zu kritisieren. Ich würde so einen Erdogan schon mehr kritisieren als eine Merkel oder so. Ja, schon auch, aber es ist in der... Was er macht halt eben, aber da muss man dann auch mal ganz klar unterscheiden zwischen, ich rede über Dinge, die er wirklich vertritt und da gibt es ja auch genug, was ich habe, oder ich mache so ein Böhmermann-Ding draus und hole mir nur einen drauf runter, wie kacke ich den finde. Ja. Genau, das ist das Ding. Also, und da tut das so Mundschuh eigentlich einfach eine frische Prise bringen, dass da mehr Substanz an der Kritik ist. Also. Ja, das war halt früher auch mal die Stärke von den Leuten wie Colbert und Jon Stewart und so. Ich habe die ja früher sehr gerne geguckt, weil die halt eben auch bei aller Albernheit teilweise wirklich vorgedrungen sind zu Sachen, wo die Journalisten teilweise gar nicht irgendwie dabei waren, als der Colbert dann da irgendwie selber so ein Superpack aufgemacht hat, um irgendwie auf diese auf die Gesetze zu Finanzierung von solchen Wahlkampfdingern da hinzuweisen, ne, wo er dann da irgendwie mit so einem Juristen gesessen hat, der ihm dann erzählt hat, wie er sich da absprechen darf und so ein Zeug, was da alles geht und so. Und wenn ich mir überlege, was aus dem nun mal alles geworden ist, also ich habe am Freitag erst wieder die Krise gekriegt, weil irgendwie, weil jetzt der Colbert ja, hat ja die Stelle von David Letterman übernommen, in der Late Night da bei CBS. Und ja, das ist irgendwie so komische Rashida Jones da, die da nur irgendwie einen über Feminismus redet und das ist so eine Schauspielerin. Und dann hat er da irgendwie so einen Jungen sitzen, der irgendwie so der Wahlkampfberater von Donald Trump irgendwie sein soll. Der hat irgendwie so ein selbstgemaltes Schild dabei, wo irgendwie draufsteht, No Girls Allowed und so ein Kram. Ne, und hier so ein Make America Great Again Kappe auf und sowas. Und ich mir wieder so denke, so, ja, könnt ihr euch vielleicht auch mal über ein Thema unterhalten irgendwie, über irgendwas, was wichtig ist. Und nicht wieder diese, das sind alles nur Jungen. Und, ja. Das ist nicht das jenes. Jedes Mal derselbe Schwachsinn, oder? Entweder wird halt versucht, so diese Rädelsführer bloßzustellen und wenn das halt nicht so gut klappt, dann halt eben die, die es gut finden. Ne? Ja, es war halt früher war es halt anders. Ne? Also ich sehe mich echt zurück nach diesen Irakkriegszeiten und so, wo ich noch irgendwie einen Fernseher machen kann. Ja, bitte. Komm, sag was ich aus dem Kontext heraus zitieren kann. Ich meine, ohne Kontext zitieren kann. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe nämlich nach dem Irakkrieg zurück. Caps Lock Quiz. Wie gesagt, mit den Zeiten. Als diese Bush-Administration noch war, da war das auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Ja, ich glaube, du weißt was, ich glaube, das liegt doch einfach daran, weil wir so eine blöde, infantile Presse haben. Ja, die können einfach nicht mehr wirklich nachforschen. Das Einzige, was sie machen, ist halt so reagieren. Ja, und da kann halt eben nur so eine oberflächliche Scheiße bei rauskommen. Ja, aber also manche von diesen Leuten da... Jetzt dieses Online-Buzzfeed-Niveau angeglichen, weißt du? Da habe ich halt echt mehr schon erlebt. Ne? Das ist halt so das Ding. Ich kann mich halt noch zurückerinnern an diese ganzen Sachen, wo die echt weit vorne waren und wo die echt wichtige Beiträge geliefert haben. Und jetzt hocken sie da irgendwo mit ein paar Millionen mehr und labern nur noch so eine gequirlte Kacke. Vielleicht, ich habe schon mal überlegt, liegt es auch einfach an der neuen Generation von Journalisten. Weißt du, dass die Alten immer mehr abdanken und keinen Bock mehr haben oder so, weiß ich nicht, ja. Die machen das ja auch schon 50, 60 Jahre und dann kommen halt eben die Neuen an. Ja, aber in dem Fall sind das halt die gleichen Leute. Das Niveau. Was? In dem Fall sind das halt die gleichen Leute. Der Colbert ist ja kein anderer jetzt, das ist ja der gleiche. Ja, okay. Ja, also ja, klar, Colbert, aber was den Nachwuchs angeht, das ist auch richtig. Ne? Also ich sag mal, ja, allein in Deutschland... Oliver, wie heißt der nochmal, Newton oder so, dieser It's a Green Year Guy, ja, oder Jimmy Kimmel oder John Oliver. John Oliver, der war es, genau. Genau, It's a Green Year. Und der hat auch in seiner Sendung schon viele gute Sachen gebracht, ne, über die FIFA und so. Also es war auch schon ganz interessant. Aber das ist halt eben an den Tagen, wo er nicht irgendwie diesen Dreck da gefressen hat mit dem Feminismus-Ideologie. Weil das macht echt alle schlauen Leute dumm. Und alle dummen Leute schlau klingen, habe ich so das Gefühhl. Dieser ganze Quark, wo man dann irgendwie mal der Ayatollah, wo man dann irgendwas von Dekolonialisierung oder so erzählen kann und Leute sich ja denken, boah, da habe ich noch nie von gehört, das muss total richtig und wichtig und relevant sein. Ja, ist halt einfach nicht wichtig. Ja, nicht so, wie du das meinst. Dekolonialisieren, erzähl mal. Ja, das ist doch so ein Buzzword. Da. Irgendwie musst du doch alles dekolonialisieren. Das kommt auch aus der kritischen Theorie. So. Ach so, hier Sprache dekolonialisieren, Bildung dekolonialisieren. Ja, Verhütungsmittel dekolonialisieren. Das ist ja nichts Lustiges heutzutage. Das war auch mal so ein Talk bei der Republik. Wusstet ihr, dass der Kolon ein Teil des Darmtraktes ist? Also wenn wir etwas dekolonialisieren, von Darmtrakt. Dann scheiden wir es aus? Ja, im Prinzip. Ich hab gerade Damentrakt verstanden. Das war ein anderes. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. War ein deutscher Verhörer wahrscheinlich. Ja, das war auch bei der Republika, gab es doch auch ein Panel, wo sie meinten, dass hier über die westlichen Leute, sie kolonisiert worden sind, dass man dann das Zahlensystem geändert hat. Man hatte vorher ein anderes Zahlensystem, was ja viel besser war bei den Mayas. Und jetzt hat man hier das Zehner-System und damit kann ja niemand was anfangen. Und es ist ja total furchtbar, dass man jetzt Mathematik hat. Das war dieses schreckliche Südamerika-Panel, ne? Ja, und wo ich mich auch frage, also wenn ihr die bessere Art zu rechnen habt, warum verwendet ihr es nicht einfach? Ja, ich frage mich dann vor allem, warum hat es sich nicht durchgesetzt vor allem, ne? Ja, wenn es doch so ein weißer Mann und sagt, hör auf, richtig zu rechnen, oder ich erschieße dich. Ja, weil ich meine, wir haben es doch auch nur aus dem Ausland. Wenn Maya-Zahlen so geil sind, warum gibt es da keine Maya-Zahlen 2? Ha! Ja. Ist doch wirklich so, keine Ahnung, wir haben es doch selber auch nur von Muslimen übernommen. Also wir hatten doch vorher auch Quark, Mathematik. Also sorry, es ist halt objektiv gesehen das einfachere System, keine Ahnung. Also, ja, außerdem die Maya, das sind die mit dem Kalender, der 2012 aufgehört hat. Ja, und die sind viel besser in Mathe, glaub mir. Naja, kannst jetzt drüber streiten, nachfragen kann man ja nicht mehr, ne? Ja, aber das ist halt wieder, keine Ahnung, Unsitzdebatte. Also wöchentlicher Stream hin oder her, also ich glaube schon, dass Menschen intelligent genug sind, um sich mit Systemen anzufreunden, die denen dienlicher sind, die aber besser funktionieren, ja, und deshalb auf dieser Grundlage halt eben solche Sachen sich auch durchsetzen. Könnte natürlich auch vollkommen falsch liegen und das liegt an der Kolonialisierung und Aber es liegt daran, dass du ein Alt-Right-Gamer bist. Ich bin ein Alt-Right-Gamer, ja. Du betonst es immer so, als würde es stimmen. Das macht mir Sorgen. Ja, so ein bisschen Ruhestätigung muss das sein. Ja, manchmal drifte ich so ein bisschen ab, so, aber das ist auch, weißt du, wenn du lange genug in den Abgrund hineinstarrst, ne? Dann denkst du so, ja, eigentlich sind Weiße schon richtig geil, ja. Also ich finde es schon interessant, dass du hier also in den Abgrund reinschauen. Weißt du, das ist ein Zitat von Nietzsche, und der hatte ja auch seinen Übermensch, seine Theorie und so. Ja. Ja, das sieht man schon, welche intellektuellen Brandstifter hier im Stream on sind, weißt du. Nein, kann. Ich tue immer nur so dumm. In Wirklichkeit bin ich total subversiv, ja. Ja. Beeinflusse euch, ja. Und so, ja, genau, richtig, ey. Das ist jetzt lustig, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich also Sprach Zarathustra im Regal hinter mir stehen, aber mehr als 20 Seiten am Stück kann ich davon nicht lesen, weil da kriegt mein unintellektueller Kopf zu viel. Aber ist doch eigentlich voll ganz, geil. Also ich habe es ja eben. Musst du mal ganz lesen, ist wirklich sehr gut. Also gerade am Ende finde ich auch so herrlich, wo er dann da quasi rausgeht und den Übermenschen sucht und dann diese ganzen einzelnen Personen, die quasi den Übermenschen darstellen, irgendwie in so eine Höhle leitet, wo die dann irgendwie anfangen, den Esel anzubeten, weil der auf ihre Frage immer mit IA antwortet, halten sie ihn dann für Gott und sowas. Guck mal hier. Richtig nice. Also. Gleich den Caps Lock Chris entlarvt, von wegen FDP. Nein, aber okay, gut. 100 Pro. Ja, das muss ich mir mal so Stück für Stück durchlesen. Ne? Das ist halt eben, wenn man das nicht studiert hat, glaube ich, wäre es auch nicht. Schwerer. Ja? Ich irgendwann mal mir einfach, weil ich es interessant fand, ich hatte irgendwie, ich hatte diesen Hitchcock-Film gesehen, auf Englisch heißt der Rope, auf Deutsch, ich glaube, eine Leiche zum Dessert oder irgendwie so. Wo ja, also der handelt quasi davon, dass so zwei College-Typen irgendwie einen von ihren Freunden umbringen und dann so eine Dinnerparty veranstalten. Und die Leiche von dem ist quasi in so einem, in so einer Truhe, die da steht, wo sie dann da diese Party machen mit ihrem ehemaligen, also mit so einem Professor, den sie da hatten, der halt auch so ein großer Verfechter von Nietzsche ist. Und die wollen sie halt damit irgendwie beeindrucken. Und danach gab es noch irgendwie so eine Dokumentation über Nietzsche halt, über das Leben von dem und die Philosophie, und dann habe ich mir halt einfach mal das Buch gekauft und danach habe ich eigentlich noch so ziemlich alles gelesen, bis auf so die Sachen, wo es dann irgendwie hieß, dass seine Schwester die alles umgeschrieben hätte, weil die war ja so eine komplette Nazi-Tante. Ja, ich glaube, dass mir Chris einfach nur die Stelle gefallen hat in Also sprach Zarathustra, wo geschrieben steht, du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht. Ja, da, na, also da. Nein, er hat ja gerade erzählt, was ihm gefällt, ne, hier dem alten Atheisten. Da weiß ich ja auch schon, in welchem Zusammenhang das stand. Und zwar, es gibt so ein Foto, wo Friedrich Nietzsche und ein Freund von ihm quasi so als Herde eingespannt sind vor so einer Freundin, die die da damals hatten. Und die hätte halt so die Peitsche in der Hand. Und darauf ist das bezogen. Ah, Nietzsche ist schon ein guter. Aha. Ist auf jeden Fall, ja. Auch die Sachen, die er da so über den Staat schreibt, finde ich halt sehr interessant. Also es gibt im Zarathustra so ein Kapitel vom neuen Götzen. Und da schreibt er halt so über den Staat und ist auch so richtig mit den teilweise ganz schön heftigen Begriffen irgendwie so. Der Staat ist das kalte Untier, ist da so ein Wort halt eben, und das sehe ich halt auch so ziemlich so, also das hat eben so dieser Romantizismus, der so häufig irgendwie gemacht wird, so von wegen so, ja, hier und Zusammengehörigkeit und so, dass so ein Staat auch schon ziemlich heftig sich halt gegen seine Bevölkerung wenden kann und auch ziemlich repressiv sein kann, so diese Ambivalenz. Die zeichnet sich für mich in diesem Begriff ziemlich stark aus, so das kalte Untier, das finde ich ist ziemlich passend für so einen Staat, weil es ja schon halt so ein Gebilde, ne, wo zwar die Menschen irgendwie das erschaffen haben und auch darin arbeiten und so, aber wie sich das jetzt zu dir verhält, das kann halt in allen möglichen Arten und Weisen sein. Das kann halt sein, dass es dir irgendwie unter die Arme greift, es kann aber auch sein, dass es dir irgendwelche Einschränkungen auferlegt, ja, die eigentlich dich in deiner Entfaltung völlig beeinträchtigen, ne, und so. Ja, also der hat schon interessante Gedanken gehabt, auf jeden Fall. Und mir ist das auch bis heute nicht nachvollziehbar, oder ich halte es als, da merkt man halt mal, wie stark so dieses Christentum die Deutungshoheit in Deutschland hat, dass halt so ein Martin Luther, der irgendwie geschrieben hat, man soll jede Synagoge dem Erdboden gleich machen und solche Dinge, dass der hier irgendwie als Volksheld hochgehalten wird und so ein Friedrich Nietzsche irgendwie als übelster Nazi und Menschenfeind gegolten hat, obwohl der ja wirklich auch richtig, also diese Freundschaft zwischen ihm und Richard Wagner, die ist ja damals ganz öffentlich in die Brüche gegangen, und da ging es ja genau um diese Nazi-Frage und diese ganzen Sachen, wo der Wagner halt eben so ein richtiger Nazi war und Nietzsche halt eben überhaupt nicht. Daran ist denen ja quasi ihre große Freundschaft kaputt gegangen und so, weil der Nietzsche ja damals irgendwie die Musik von Wagner und so zum Größten überhaupt erklärt hat, und als sie sich dann irgendwie zerstritten haben, er dann so richtig mit dem abgerechnet hat. Das ist halt auch Sehr interessant. Und Wagner hat dann irgendwie gemeint, so, ja, da soll man weniger onanieren und so. Dann geht es dir aber nicht so schlecht. Und also, die haben sich da einen Schlagabtausch geliefert. Das hat schon große du scheinst dich ein bisschen auszukennen. Was ich in Verbindung mit Nietzsche immer wieder höre, wäre, er wäre so ein wahnsinniger Nihilist gewesen und ja, so ein Zerstörer vom Geiste einfach, ja, das halt eben sagt irgendwie, ja, ist alles ohne Bedeutung, alles ohne Sinn und so. Und die Leute beschweren sich dann über diese Ansicht, weil sie wiederum sagen, ja, aber der Nietzsche war ja eigentlich jemand, er wollte einfach mit seinem Werk zeigen, der Mensch ist viel mehr als die Götter, die er sich schafft. Ja, also, dass er halt eben die Menschen befreien wollte, ja, und darum viele Leute ein Problem damit haben, dass er so als so ein Nihilist gilt, ja, der sich um nichts gekümmert hat. Ja, also das stimmt ja auch nicht. Also er hat ja quasi, den Nihilismus ist ja der, das hat er ja quasi, also das war ja seine, so hat er die christliche Kirche halt erlebt, als nihilistischen Glauben, wo halt eben dadurch, dass die Leute denken, dass sie halt ihren Tod überleben können, dann sozusagen alles egal ist. Also das Leben quasi entwertet wird dadurch. Ja, genau. Also das Leben verliert an Wert, wenn du sozusagen an Glauben nochmal ein Leben hast. Also du tust das Leben erst dann wirklich wertschätzen, wenn das einzigste Leben ist. Also wenn du weißt, dass es gibt nur das und es erwartet einen. Ja, also wir hatten in den Kolonien, hatten wir das sehr stark, dass wir den Leuten Glauben gebracht haben und es hieß ja, das ist irgendwie Strafe Gottes, das haltet ihr jetzt aus und wenn ihr hier nur ein bisschen betet, dann braucht ihr auch nicht reich werden, ihr könnt dann in Armut leben und ihr habt ja noch dann das Leben im Paradies, weil ihr leidet ja an diesem Leben so. Also das trifft es eigentlich ziemlich auf den Kopf da. Also. Ja, und auch so, dass das Leiden halt eben was Gutes ist, was man irgendwie... Naja, ja. Ja, und... Ich jetzt ja, und auch dieser Begriff des Übermenschen, ne, das ist ja auch immer so ein Ding, wo es irgendwie so heißt, so, ja, das war ja Nazi-Ideologie und so. Aber wenn man sich halt wirklich durchliest, wie das beschrieben wird, und also es gibt halt so eine Stelle, wo er so dann sagt, so, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Und was habt ihr getan, um ihn zu überwinden? Und das sagt halt für mich, ja, halt eben aus, also da, wenn das jetzt wirklich biologisch gedacht wäre, so wie man dann irgendwie meint, das wäre Rassenlehre oder so über Mensch, ne? Da kannst du dich ja nicht vor jemanden hinstellen und sagen, was hast du getan, um den Menschen zu überwinden, weil wie will man das machen, biologisch, ne? Du kannst ja nicht selber biologisch was anderes werden, als du bist. Aber du kannst ja natürlich durch deine Ansichten, durch das, womit du dich beschäftigst, also halt eben aktiv durch deine Taten, kannst du dich natürlich verändern. Also Geist pflegen und erweitern. Und deswegen ist das auf jeden Fall nicht in irgendeiner rassistischen Tradition oder so. Mag ja sein, dass die Leute das so gelesen haben, aber die haben das dann nicht ganz richtig gelesen, weil das halt eben so, wie ich das eben zitiert habe, halt eben dasteht mit, was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Und ja. Interessant. Ja. Muss ich dem wohl nochmal eine Chance geben, wenn ich mal einen ruhigen Moment habe? Ja. Mach das auf jeden Fall. Es gibt's auch auf YouTube als Hörbuch. Also kannst du vielleicht, wenn du irgendwie zocken tust, Doom und dann Übermensch, Zarathustra irgendwie. Ja, das ist eine gute Idee. Ich höre eigentlich immer viele Sachen beim Zocken so. Letztens auch das Hörbuch von der Ali mir mal angehört. Ali ist die Beste. Ja, es ist, glaube ich, ein älteres gewesen, wo sie halt eben erzählte, wie sie halt in die Niederlande kam und dann geflohen ist und alles und sich da mit den Dorfältesten noch treffen musste, weil sie ja gegen deren Sitten verstoßen hat und alles. Ja, aber leider ist mein Kopf momentan voll mit vielen anderen Sachen, mit irgendwelchen Fakten und Zahlen und ja. Apropos Ali, was mir da gerade einfällt, ist, Hamid Abdel Samad und Agat Saad haben ein Interview miteinander gehabt, also die haben miteinander gesprochen. Aha. Also, und das ist ziemlich interessant, also ziemlich geil, also das tue ich mal noch einen Link raussuchen und noch in die Beschreibung rein, also das würde ich jedem empfehlen, das ist in Englisch, aber es ist eine richtig geile Unterhaltung. Ja, kannst du vielleicht grob beschreiben, über was sie sich unterhalten? Natürlich einmal darüber, dass Islam ein Stück weit ziemliche Probleme mit sich herumträgt, die niemand offen ansprechen möchte, dass wir im Westen Probleme haben mit politischer Korrektheit und gerade Studenten, die übertrieben durchsetzen wollen, diese politische Korrektheit, und das ist sozusagen the soft racism of lower expectation ist, dass einfach der muslimische Mensch sich dann einfach nicht so zivilisiert verhalten kann und man das aber nicht herausstellen möchte, weil man sich ja sowieso überlegen fühlt. Ja, du meinst zivilisiert im Vergleich zu uns, meinst du? Das einfach, das, was im Mittleren Osten gerade passiert, einfach so sowas Ähnliches ist wie das Dritte Reich bei uns, nur halt in weniger großen Ausmaßen bisher. Und dass darüber keine ordentliche Diskussion in den Medien geführt werden kann. Also, ja, dann haben sie ein bisschen über den Libanon gesprochen und darüber, dass halt irgendwie, dass es nicht sein kann, dass eine Gruppe nur gut oder nur schlecht ist. Egal wer das jetzt ist, ob es der Jude, Muslim oder der Westen ist, dass man ja alle kritisieren können sollte und dass aber halt, da Abdel Samad hat ja seine Todesdrohung bekommen und ist anscheinend mittlerweile aus Deutschland weggezogen. Und er hat von Deutschen, also in Deutschland, von Salafisten, die in Deutschland leben, Todesdrohungen bekommen. Und irgendwie will das niemand so richtig ernst nehmen oder in den Medien auch herausstellen. Und ja, ist auf jeden Fall eine richtig interessante Unterhaltung. Also gehe ich jedem empfehlen, ist in Englisch, aber war echt top. Ich habe mich mega gefreut, die zu einfach das Gespräch von denen zu hören. Ja, Abdel Samad hat auf jeden Fall ja wahrscheinlich auch das Problem, was die Ayaan Hirsi Ali und so hatten, ne, dass sie irgendwie in Deutschland speziell so als Aufhetzer und als hier böse Muslime quasi gelten, die nur Unfug, nur Unruhe stiften wollen oder so, ne, weil also über Hamid Abdel Samad habe ich speziell, seitdem er dann bei der AfD gesprochen hat und bei so einer Burschenschaft irgendwie angekündigt war als Redner, wo die ihn eingeladen hatten, da hat halt so die übliche linke Empörungspresse dann nur irgendwie geschrieben, so, ja, bei den Rechtspopulisten und so weiter und so fort, ne? Aber ja, dass halt andere Leute sich da nicht groß für interessieren, für die Sachen, die er zu sagen hat. Und er hat das ja sehr deutlich eigentlich gesagt, also mit diesem Buchtitel Islamischer Faschismus, ne? Also das ist ja nicht gerade durch die Blume kommuniziert, ne? Das ist ja schon ziemlich eindeutig, wie er halt diesen politischen Islam da bezeichnet. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, er weiß sehr viel darüber, das sagt er ja in diesem Interview halt eben auch, dass er schon seit frühester Jugend, ich glaube 3 Jahren oder so hat er gesagt, irgendwie den Koran gelesen hat. Und sein Vater war Imam und so. Es gibt da die Ausbildung, wo du die ganzen religiösen Schriften auswendig lernst, also wirklich komplett auswendig. Und er wurde halt sozusagen auf die Laufbahn vorbereitet und ja, kennt halt die Dinge wirklich komplett auswendig. Also. Ja, genau. Und wenn dann so jemand halt eben sich da ausspricht, dann muss man halt auch mal ernst nehmen, dass da halt auch was dahinter steht, ne? Und zumal er ja auch aus dieser Kultur irgendwie kommt und dass so jemand nicht sagt, nicht einfach sagt, alle Muslims sind bekloppt, ist ja wohl auch irgendwo klar, weil dann würde er ja auch über sich selber reden, ne? Mhm. Weil er ja auch aus diesem Kreis halt eben kommt. Und das ist halt eben das, was die dann auch gerade die Linken in Deutschland und in Europa nicht so ganz wahrhaben wollen, ne? Also ich sag mal, das ist ja Abdel Samad ist halt so unser dafür, aber die Ayaan Hirsi Ali hatte das halt in den Niederlanden genau die gleiche Nummer. Und in England gibt es ja den Majid Nawaz, der ja auch sehr ähnliche Laufbahn da hat, der ja auch mal, also Ayaan Hirsi Ali war ja sogar Abgeordneter im niederländischen Parlament und der Majid Nawaz war immerhin Kandidat, auch für die Liberalen in England. Und ja, und dem wird ja auch alle Nase lang vorgeworfen, er wäre irgendwie so eine Art Onkel Tom, wie das dann immer heißt bei den Schwarzen, also irgendwie so einer, der sich quasi auf die Seite der Unterdrücker schlägt, um dann da irgendwie sich selber vor Vorteil zu schaffen oder keine Ahnung, aus welchen Beweggründen das angeblich so sein soll, ne? Also wo auch die ganzen Sachen alle abgewiegelt werden, so nach dem Motto, ja, nee, der ist ja nicht ehrlich und der vertritt das einfach nicht genug oder der ist zu extrem und der meint ja, die werden alle gleich oder so. Und ja, also immer wenn mir die Leute irgendwie erzählen, dass ja Europa so ein super toller Hafen wäre für alle Leute, die irgendwo anders herpflichten müssen, denke ich mir auch immer so, naja, hier die Hörsi Ali und so, konnte ja auch nicht hier bleiben, die ist ja jetzt auch in Amerika. Mhm. Weil man hier für ihre Sicherheit nicht garantieren konnte und weil sie hier nur zu hören gekriegt hat von den Linken, so nach dem Motto, ja, dann halt die Klappe und du Provokateurin und weißt ja gar nicht, was für ein Zeug, ne? Hier Islamophobie und so ein Kram. Und das ist halt auch das Falsche einfach, das falsche Signal, falsches alles. Also wenn ich mir überlege, als jemand, Sam Harris sagt das ja immer, wenn jemand in den muslimischen Ländern lebt und das dann mitkriegt, dass solche Leute selbst hier im Westen nicht sicher sind, wie die Hirsi Ali und so, und wenn dann jemand irgendwie sich selber überlegt, er möchte irgendwie seine Stimme erheben, dann ist das ja absolut verhindert, dass das ist das Furchtbarste, was du eigentlich machen kannst. Das ist sozusagen die Muslime hast, die wirklich auch ein Problem sehen und sehen, hey, wir haben manche Schriften und mit denen kann man einfach leicht Leute indoktrinieren und zu sowas wie ISIS rüberschicken und wir haben einfach ein Problem mit Gewalt und ein paar Sachen sind einfach nicht in Ordnung. Und wenn du das dann aber ansprichst, dann bist du auch im Westen unten durch. Und man muss sich das vor Augen halten. Die Ali Hirsi Ali, die wurde als Rechtspopulistin bezeichnet. Das ist eine schwarze Somalierin, die beschnitten worden ist, die geflohen ist, um nicht zwangsverheiratet zu werden. Und der wirft man Populismus vor, Rechtspopulismus. Wie behindert kann man in seinem Gehirn sein, um sowas hinzubekommen? Also ernsthaft. Ja, das ist der Gedankengang ist ja der, dass halt eben diese Leute sagen, sie würde den Rechtspopulisten die Werkzeuge in die Hand legen, die Argumente in die Hand legen, ja, damit durch das, was sie tut, anstatt sie für sich selbst zu nehmen und ihre Kritik oder ich sag mal, ja doch, ihre Kritik halt eben so zu würdigen für das, was sie ist, nämlich ihre eigene Meinung, ja. Ja. Also selbst in der Süddeutschen, ne? Das war ja damals, wo ich echt vom Glauben abgefallen bin, die Süddeutsche Zeitung, so das Femi-Blatt schlechthin in Deutschland, wo jede Jessica Valenti und jeder Scheiß irgendwie hochgehypt wird, das war dann die eine Zeitung, wo sich da einer gefunden hat, der irgendwie behauptet hat, die Hirsi Ali wäre sogar Mitglied in einer rechtsnationalistischen Partei irgendwie gewesen, stand da drin, ne? Und also das sind einfach Sachen, die man mal eben hätte recherchieren können und dann gewusst hätte, dass das halt eben eine falsche Behauptung alleine schon ist. Ne? Das ist, weißt du, was mich an der Sache am meisten stört, ist ganz einfach, die Leute schreien die ganze Zeit, ja, da möchte ich bitte gerne die Meinung, möchte jetzt zum Beispiel die Meinung der Muslime hören. Und dann kommen die Meinungen. Und dann sagt der eine, ist alles gar nicht so schlimm. Und der Westen freut sich, weil dann ist er beruhigt. Aber dann kommt halt eben einer an, der sagt, doch, es ist schlimm, weil, ne, wie der Fabian gerade gesagt hat, mit diesen religiösen Texten lassen sich junge Muslime radikalisieren. Mhm. Und der eckt dann an und dann kommt es für mich so vor, wie als ob die Leute schlagartig beschließen, dass es nicht die richtige Meinung ist, weil das ist unkomfortabel, das ist nicht, was sie hören wollten. Ja? Und da frage ich mich dann wieder, mit welchem Recht wird dann quasi gesagt, so ja, dieser Meinung hören wir zu, aber dieser jetzt nicht mehr, ja, obwohl das eigentlich genau das ist, was sie verlangt haben, nämlich eine Meinung, beziehungsweise, ja, eine Aussage über das, was sie halt eben wissen wollten, ja, von einem Muslim zum Beispiel. Ja, das ist nicht böse gemeint, aber eine Gruppe wie ISIS, die haben halt nicht unbedingt orthodoxe Juden oder Buddhisten, von denen sie ihre Leute herholen, wenn sie radikalisieren, sondern Das ist halt der Mainstream-Islam und es gibt halt ein paar Elemente davon, die einfach nicht so gelungen sind. Und wenn man die Kritik sich nicht anhören und nicht aushalten kann, dann läuft was falsch. Also es möchte ja niemand allen Muslimen irgendwas vorwerfen, aber ISIS-Leute werden nicht von Katholiken hier rekrutiert, sondern von Mainstream-Muslimen. Also es tut mir ja leid, aber es ist halt so. Also, und ich meine, ich habe als Deutscher extreme Probleme, sozusagen dort Verständnis zu sehen, weil in meinem Land ist die Kultur vor die Hunde gegangen. 1930 bis 1945 haben wir einen richtig schlechten Kurs eingeschlagen. Und das ist doch ganz normal, dass eine Kultur sich auch mal verfahren kann. Das, was im Mittleren Osten gerade passiert, ist, dass sich eine Kultur verfährt. Also ISIS, das ist Glaubenskrieg. Muslime gegen andere Muslime. Und das ist, dass man dann immer sagt, es liegt daran, dass der Westen irgendwo interveniert. Ja, wann hat der Westen denn in den Philippinen interveniert? Wann denn? Also, da muss man sich selber mal vor den Kopf fassen und mal nachdenken, ob man vielleicht auch im Westen, wenn man zu viel Toleranz zeigt, vielleicht irgendwann selber auch intolerant wird. Und ob es nicht ein bisschen so ein positiver Rassismus in der Linken gibt, wo man keine Kritik an den Muslimen aufkommen lässt, sondern nur an den USA. Und natürlich. USA, die tun die meisten Sachen in der Luft in die Welt sprengen und direkt danach kommen Muslime. Es tut mir ja leid, aber es ist halt so. Ja, das ist halt das Problem mit den Linken, ist ganz einfach. Es gibt mal eine Richtung, wenn du mal ein bisschen aus dem Gleichgewicht fällst oder so beim Gleichschritt, ne, dann wirst du gepeatscht. Ja? Dann bist du der Böse und dann ist alles, ja, dann ist alles, was du machst, ist schlecht. Reife Duden. Ja. Ich peache, du peach, wir peachen. Alles klar. Ja. Ja, aber ihr wisst doch, was ich meine jetzt, oder? Also, ja, klar. Ja. Sehr, sehr gute Wortschöpfung auf jeden Fall. Daumen hoch. Ich habe hier noch so einen Beitrag so aus der Reihe, was mal so nebenbei irgendwie erwähnt wird. Hier gibt es jetzt im Irak, das ist hier vom 27.05., also auch von dieser Woche, IS tötet kampfunwillige Männer in Fallujah. Und da wird dann hier ganz unten geschrieben, dann es fliehen da jetzt immer mehr Leute aus dem Irak nach Syrien, scheinbar. Und dies zeige, wie verzweifelt diese Menschen seien. Grund seien offenbar die Berichte über die Hinrichtung von Männern und Jungen durch den IS in Fallujah. Also die Stadt Fallujah ist mal wieder umkämpft, dieses Mal vom IS. Und die bringen da jetzt irgendwie die Jungs um, die da nicht mitkämpfen wollen bei so einem Kram. Ja. Ich habe auch in dem Link, wo ich die News vom Wochenende zusammengefasst habe, da habe ich das, was in Fallujah gerade passiert, auch mit reingepackt. Also die tun da zum Teil Moscheen aufbauen und zum Teil Leute hinrichten, Leute entführen, gehen dann in die Häuser rein und sagen, entweder kämpfst jetzt mit uns für den Islamischen Staat oder tun dich halt erschießen. Und ja, ich weiß so, dass die Amerikaner in den Irak eingefallen sind, aber die damalige Idee war, dass man ein Steady State gründet und dass sich die Demokratie dort ausbreiten wird, was furchtbar schief gegangen ist. Aber der Bürgerkrieg dort hat auch nicht nur was mit den Amerikanern zu tun. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also dann könnte man auch sagen, dann hätte es ja in Deutschland und in Japan oder so, hätte es ja dann sowas auch geben müssen, wenn es jetzt nur darum geht, dass die irgendwie besetzt werden und dann da irgendwie ein paar Jahre lang da nichts mehr machen können und so weiter. Aber das ist dann wirklich diese Auseinandersetzung, die es da schon eine Weile gegeben hat, genauso auch mit Ägypten und so, wo mir letztens mal wieder einer erzählen wollte, das wäre ja ein Vakuum gewesen, was da irgendwie gegeben hätte. Und da wäre dann diese Muslimbrüderschaft dann irgendwie reingedingst. Also ich kannte diesen Namen Muslimbrüderschaft früher auch nicht. Aber sowohl die Ayan Hirsi Ali, über die wir gerade geredet haben, als auch der Majid Nawaz und Abdel Samad ja wohl auch, waren da früher mal Mitglied in der Muslimbrüderschaft, weil die sich halt schon vor Jahrzehnten vorher die jungen Leute irgendwie untergeschnappt hat und denen dann gesagt hat, so ja hier, das läuft irgendwie schlecht in unserem Land und wir brauchen mehr Islam und so. Und da haben sich ja viele Leute davon auch beeindrucken lassen und sowas wächst dann halt auch unter irgendwelchen Diktatoren und so einem Kram dann halt irgendwie an. Dann wird das da irgendwie runtergehalten, klein gehalten, die Leute werden eingekerkert und so. Und wenn dann da halt mal ein Regimewechsel stattfindet, dann versuchen dann natürlich diese ganzen Gruppierungen alle irgendwie die Macht an sich zu reißen. Und das ist dann halt eben der feine Unterschied, den man dann in solchen Ländern nun mal hat, ne, wo es halt auch so eine nationale Identität und sowas schon von vornherein gar nicht gibt, weil das alles irgendwann mal hergestellt wurde und die Leute da an ihren Stamm denken und dann irgendwie diese Konflikte halt dann ausbrechen. Also dann immer sozusagen so nach dem Motto, ja, die Amerikaner hätten das ja wissen müssen und so weiter und so fort und die Leute können sich ja gar nicht anders verhalten. Das finde ich dann auch wieder irgendwie schwierig. Aber ich meine, gut, das ist jetzt halt so passiert und Ich finde es wichtig, die Kritik zu kennen, dass die Amerikaner auch Mitschuld haben. Das Ding ist aber, dass man einfach das hätte nicht wissen können, ob im Irak das danach so aussieht wie in Deutschland nach 1945. Also, nee, dass nicht alles runtergebombt wird, sondern dass einfach die Demokratie danach sofort Fuß fasst. Also, weiß nicht. Also. Ja. Ja. Also, vielleicht nochmal zur Klarstellung. Es gab ja hier irgendwie im Chat irgendwas von wegen Title 9 und so weiter und so fort. Also, ich weiß schon, dass dieses Title 9-Ding, das ist Gesetz, ja. Aber das ist halt so ein Gesetz gegen Diskriminierung. Und das sagt halt jetzt eben nicht ja heißt ja oder irgendwelche Sachen, sondern die haben quasi gesagt, dass wegen der Diskriminierung, um da halt gegen anzukämpfen, müsste man jetzt halt diese College-Sexual-Sachen da weiterverfolgen, weil das ja eine Diskriminierung, Form von Diskriminierung gegen Frauen wäre, wenn die dann da nicht sicher sind. Und deswegen hat man quasi dieses Diskriminierungsgesetz benutzt, um diese anderen Dinge da voranzutreiben. Aber diese anderen Dinge sind quasi nicht selber Gesetz. Also es gibt zwar in Kalifornien so eine Ja-heißt-Ja-Regelung quasi auf Bundesstaatenebene, aber es gibt jetzt kein Gesetz, was quasi sagt, dass sie an den Colleges diese Dinge da durchführen müssen, sondern es gab halt diesen sogenannten Dear Colleague Letter von einer Dame aus der Obama-Regierung, die halt eben gesagt hat, wenn ihr euch da nicht drum kümmert jetzt, dann kommen wir euch mit Title 9 und streichen euch halt eure Gelder zusammen und so, weil ihr nicht genug macht, um die Frauen zu beschützen. So lief das quasi ab. Ja. Tote Luft. Ja, ich habe hier gerade wieder meinen Gast gehabt. Ja. Gut, okay, ist heute ein bisschen schleppend. Trotzdem fand ich die Themen eigentlich sehr interessant. Wenn ich sie mitbekommen habe, ich war leider ein bisschen abgelenkt zwischendrin. Ich will jetzt ja auch nicht abmoderieren. Hat noch einer was von euch zu sagen? Ja, ich hätte noch eine Sache, die wir uns nochmal kurz angucken können. Ich blende das mal kurz eben ein. Das ist hier dieser Verein Pro Quote. Kannte ich zwar vom Namen her schon, bin ich jetzt nochmal durch ein neues Video von Mammon Magazin darauf aufmerksam geworden. Das ist quasi so ein Verein, wo die jetzt meinen, dass also die Gelder vom öffentlichen Rundfunk und so, die müssen halt weiter verteilt werden. Es gibt zu wenige Frauenregisseure und zu wenige Frauenredakteure und überhaupt zu wenige Frauen in den Medien angeblich. Und da gibt es jetzt hier also diesen Verein Pro Quote, wo jetzt hier also wirklich extrem viele Menschen dabei sind. Vor allem fast nur Journalisten, ne? Ja, es geht ja um Journalismus in diesem Fall. Und es ist halt wirklich enorm, unter anderem halt auch wieder die üblichen Verdächtigen hier von Suchfunktionen. Hallo, Haus. Also, ne, die natürlich. Und diese andere hier. Guck mal, Maischberger. Wie die heißt. Ja, ist auch da vom Missy Magazin. Hm. Und da war hier ganz unten noch. Stand hier. Das war das letzte von der ganzen. Von dieser kleinen Liste. Es kommt danach kommt noch so eine größere Liste. Gab es hier noch die Bloggerin von Mädchenmannschaft.net. Also. Ne. Und da merkt man halt so, wie diese Idee von, es gibt zu wenige Frauen, hier dann so ziemlich von ja, der versammelten Medienmeute irgendwie geteilt wird. Und auch, dass man da jetzt quasi drauf einwirken muss, um das zu ändern. Und ja, da merkt man dann hier mal wieder ganz gut, was es da für ein Netzwerk gibt und wie die Leute dann natürlich, weil wie sollen die über solche Sachen noch objektiv berichten? Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel auch Zapp, ne, dieses Medienmagazin, was ja so ein bisschen pseudo-selbstkritisch irgendwie die Medien beleuchtet. Die landen ja auch teilweise mal einen ganz guten Treffer, aber auch da, ne, man muss eigentlich ein bisschen graben. Also wir hatten ja mal dieses Video hier gezeigt von dem aus Dänemark, dem einen Journalisten da vom öffentlichen Rundfunk, der ja quasi genau das gesagt hat, was man eigentlich auch unter GEMA-Gate hätte verteilen können. Meinst du diesen Fernsehpräsidenten oder was das war? Ja, ich weiß nicht, wie hoch der da war, aber auf jeden Fall hier jemand vom öffentlichen Rundfunk in Dänemark, ja. Und das, was sie jetzt rausgeschnitten hatten aus dem Interview mit ihm und gezeigt haben, das hat natürlich so das Komplette auch nicht dargestellt. Genauso wie dieses Interview mit Herrn Hampel von der AfD, was sie da letztens hatten, der ja früher mal beim MDR, glaube ich, gearbeitet hatte, wo er dann so gesagt hat in seinem Interview, Sie können von mir sich alles angucken, wo ich über die Linken berichtet habe. Mit denen war ich auch nicht immer einer Meinung, aber das können Sie sich alles angucken, so nach dem Motto, da war ich immer fair und so. Und das glaube ich dem auch sogar. Also, das ist halt schon eine neue Dimension irgendwie, die das jetzt angenommen hat mit diesem Bashing da irgendwie von der AfD und diesem ganzen Kram und dass dann plötzlich so jedes Mittel irgendwie recht ist. Und ja, ne, also die stehen hier halt alle drin, so die versammelte Meute und wie. Es sind hier 338 von den ursprünglichen Unterstützern und dann gibt es hier nochmal eine ganze Ecke. Hier habe ich auch gerade die Dunja Ayali, die ist hier natürlich auch mit dabei, die ist hier gerade vorbeigeflogen, habe ich nur im Augenwinkel gesehen. Und so, ne? Und dazu kommen jetzt hier nochmal eine ganze Liste von Leuten, die hier das nachträglich noch irgendwie unterschrieben haben. Und das ist also auch nochmal 4000 zusätzlich. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie viele von denen jetzt hier irgendwie bei den Medien arbeiten. Ach, dieses, weißt du, diese Lobbyarbeit ständig kotzt mich so dermaßen an, ja. Da weißt du doch ganz genau, wer dann nachher da eben sitzt und dann da dieser Agenda, die jetzt halt auch wieder mit dieser Frauenquote durchgesetzt werden soll, halt vertritt, ja. Da wird natürlich nicht irgendwie eine Konservative, ja, über die Quote eingestellt werden, ja, sondern halt jemand, der halt das widerspiegelt, wofür halt auch hier diese, was ist denn das? Ja, die Ein Unterschriftensammlung halt Verein. steht, ne? Ja. Das ist halt ein Verein, ne? Verein kann natürlich jeder gründen irgendwie. Ja. Aber ja, dass sie das auch gar nicht irgendwie mal als schwierig ansehen, ne? Diese Tatsache, dass man sich hier einfach so da zusammentut und dann hinterher, wenn die Leute dann sagen, so, ja, seid ihr denn überhaupt objektiv, wenn ihr über irgendwelche Themen, die jetzt mit Frauenbenachteiligung oder so berichten? Oder ist dann da nur so eure Weltsicht, dass man da ja überall eingreifen muss und alles irgendwie ändern muss, damit die Frauen sich da mehr trauen oder was da auch immer hinterstecken mag an Begründungen, warum die Leute irgendwie meinen, dass man da jetzt wirklich mit Gesetzgebung eingreifen muss? Weil es gibt ja kein Gesetz, was besagt, es dürfen nur so und so viele Frauen irgendwo sein. Und es gibt ja auch keine, ja, also gerade im öffentlichen Bereich, wo ja viele Leute irgendwie ernannt sind und so, und als Adjutanten oder wie dieses Zeug da irgendwie heißt, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie sein Netzwerk aufbaut und das irgendwie im stillen Kämmerlein da irgendwo entschieden wird. Ne? Da sind ja irgendwelche Leute, da wird ja Protokoll geführt und so. Gerade im öffentlichen Bereich, ne, das ist das halt so. Und selbst wenn sie jetzt hier die versuchen ja auch schon seit Jahren irgendwie, also dass da keiner irgendwie glücklich mit ist, da irgendwie mehr Männer zu haben oder so. Gerade in diesem Bereich ist ja auch eigentlich bezeichnend. Ne? Also da, das deutet ja eigentlich erst recht darauf hin, dass wenn man sich schon ständig bemüht, irgendwie die Frauen irgendwie nach vorne zu schieben und gerade in Deutschland gibt es ja so viel mit Filmförderung und diesen ganzen Dingen, ne, was in anderen Ländern. So in Hollywood heißt das irgendwie immer Stupid German Money, ne? So, wo du einfach Geld kriegen kannst für jeden Dreck, weil es halt irgendwie, da kann man sich hinterher draufschreiben, so ja hier deutsche Filmförderung hat das hier irgendwie unterstützt, Kulturförderung und so ein Zeug. Und ja, also es gibt schon diesen Apparat, diesen riesigen Apparat, wo die ganze Zeit das Geld gesammelt wird, den Leuten abgenommen wird, ne, über Zwangsgebühren und weiter und so fort. Und selbst die in diesem Apparat kriegen es nicht hin. Kriegen es nicht hin, irgendwie diese Frauen zu finden, weil sie halt einfach nicht da sind, weil es einfach nicht genug Leute gibt, die Bock drauf haben auf diese Ochsentour und da irgendwie ausreichend kreativ oder weiß ich nicht, was irgendwie sind, um halt eben so und so viel Prozent da irgendwie zu erfüllen, weil das halt leider wahrscheinlich einfach... Ich frage mich auch, wie kommen die immer auf diese Prozentzahlen, ja, 30%, warum nicht 31, warum nicht 40, ja. Warum nicht 25, ja, also das sagt doch eigentlich auch nichts aus, oder? Ja, irgendeine Nummer müssen sie ja vorkramen, ne, weil, weiß ich nicht. 30 klingt halt gut, ja, okay. Ich weiß nicht, ob es gut klingt, aber irgendwann mal müssen sie hervorkramen. Wenn sie gleich sagen 50, dann... also normalerweise müssen wir eigentlich sagen, warum nicht eigentlich 50? Ne? Weil wenn sie schon das war schlechte Verhandlungskunst. Normalerweise musst du ja viel höher stapeln, damit du auf das kommst, was du kriegen willst. Ja, okay, wir sagen 80. Ja, okay, wir sagen 100. Ja, gut, wir sagen 100. 100, ja. Wobei es eigentlich in der Moderation und so ist es ja auch schon lange eigentlich so, dass da viel mehr Frauen sind. Oder kommt mir das nur so vor? Kommt drauf an, was du guckst. Ne? Würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich gucke auch nicht genug Fernsehen, um das jetzt voller Überzeugung sagen zu können. Das Ding, was ich pervers finde, guten Abend außerdem, ist auch, dass ja hier einfach der freie Markt unterlaufen wird. Ja? Ich als Arbeitgeber kann doch einstellen, wen ich will. Und ja, aber das ist ja, die reden ja hier auch von öffentlicher Förderung und so, das ist ja eh kein freier Markt. Ja, aber wenn ich der Chef von irgendwie irgendeinem Studio bin und sag, der Typ ist gut, den will ich, wer soll dann zu mir kommen und mir sagen, nee, du musst aber eine Frau einstellen? Und wir sehen ja, wohin das bei den Unternehmensvorständen da führt. Da ist es ja auch so, dass die Firmen wohl offensichtlich lieber zahlen, diese Strafgebühr mit einem Lächeln, als sich halt jemanden in ihren Vorstand zu holen, den sie da nicht haben wollen. Also das wird genauso eine Luftnummer sein, wenn das mal durchkommt. Das ist ja komisch, dass, weißt du, bei mir kam das bisher so vor, irgendwie, okay, ja, Sinn würde es machen, wenn es Sinn machen würde, ja, dass wenn du halt eben zwei gleich qualifizierte Personen hast, die eine ist eine Frau, der andere ist ein Mann und du hast halt viele Männer, ja, dann stellst du halt mal die Frau ein wegen der Quote, ja. Aber wenn du dann halt eben eine Frau hast, die eben nicht so gut qualifiziert ist, ja, und du machst es nicht und dir steigen dann irgendwelche Frauenverbände aufs Dach, wo du musst denen erstmal beweisen, warum du die da nicht eingestellt hast, dass du dir den ganzen Ärger ersparst und dann halt eben eher die Frau einstellen würdest, ja. Außerdem können die doch zur Huffington Post gehen. Da gibt es doch nur Frauen, haben wir doch letztes Mal gelernt. Frauen Safe Spaces, ja. Zum Thema gleiche Qualifikation, da gibt es ja auch genug Horror-Stories, ne, von irgendwelchen Leuten, die da irgendwo an Universitäten oder so mitentscheiden mussten, ja, eingestellt wird und wurde dann halt eben auch irgendwie von der Gleichstellungsbeauftragten dann den Druck kriegst, irgendwelche Leute einzustellen, die halt viel weniger veröffentlicht haben, wenn überhaupt, oder überhaupt für den Job, für das, was sie da machen sollen, irgendwie nicht so richtig qualifiziert sind, aber dass dann halt eben auch irgendwie dann durchgeboxt wird oder man da riesen Widerstände irgendwie hat oder so ein Kram. Ne? Das wird dann auch wieder gekämpft um jeden Millimeter Kram, anstatt dass man einfach die Leute nach dem beurteilt, was sie machen. Und gerade was ja diesen schaffenden Bereich angeht, ne, Kreativbereich, wo es irgendwie darum geht, wer da irgendwie welche Geschichten und sowas irgendwie erzählt und sich ausdenkt und so weiter und so fort. Da kannst du das ja eigentlich gar nicht machen und sagen so, ja hier, wir nehmen den einen oder den anderen oder so. Da muss man halt eben irgendwie gucken, was schlagt dir da jetzt vor, was soll jetzt hier geschehen, ne, inhaltlich, ne? Und dann machst du halt das, was inhaltlich irgendwie am interessantesten ist. Und da kannst du ja schlecht sagen so, ja okay, deine Idee, die ist jetzt gut, aber wir nehmen jetzt lieber die Idee von einer Frau. So, weil deine Idee, da klebt ein Penis dran. Das ist nicht gut. Deine Idee ist ein Penis dran. Ja, also gerade da ist es ja noch bekloppter, ne? Aufsichtsräte und so ein Zeug, also wenn die da nur einmal im Jahr irgendwie sich treffen müssen, um irgendwie die Zahlen abzunicken oder so. Ja, ob da jetzt Frauen drin sitzen oder nicht drin sitzen, ist dann irgendwo auch Schnuppe. Ja, vor allem gehören die Frauen ja dann auch zu dem 1%. Ja, von den Gehältern auch in solchen Lagen. Und ich verstehe nicht, warum sich da dann so Straßenfeministinnen, sage ich mal, überhaupt was von erhoffen. Weil diese Leute sind garantiert nicht auf ihrer Seite, wenn es dann drum geht. Ja. Ja, die meinen ja auch, dass wir quasi auch so kollektiv denken. Da merkt man ja so ein bisschen, wie die halt selber denken. So nach dem Motto, ja, wenn andere Leute irgendwie erfolgreich werden, dann freut mich das ja auch. So nach dem Motto, die Sache der Frauen, die Sache der Männer. So, als ob irgendein Mann irgendwo sitzen würde und sagen würde, so, ja, mein Leben ist zwar kacke irgendwie. Keiner aber es Penis dran. Frauen, aber irgendwo anders sitzen Männer und die sind erfolgreich. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Patriarchat, es hat funktioniert. Ja. Das macht doch keiner. Also das denkt doch, also zumindest kein Individualist und ja, so dieses ewige Summenbildung und irgendwie, ja, aber andere Leute und ja, aber historische Benachteiligungen, bla bla blub, so als ob irgendwer irgendwas ausbaden müsste, was irgendwo historisch irgendwie passiert ist. Oder dann irgendwie sagen würde, so, undenkbar eigentlich. Ja, oder irgendwie sagen könnte, so, ja, okay, das sehe ich jetzt ein, so, dass es mir jetzt schlecht geht in meinem Leben, weil irgendwo anders ging es ja mal irgendwem gut und der hat ja irgendwelche Charakteristika geteilt mit mir, also lege ich mich jetzt friedlich in die Ecke und sterbe, oder was? Seltsame Weltsicht haben die Leute auf jeden Fall. Mhm. Ja, also da kann man auf jeden Fall mal drüber gucken, immer mal, wenn irgendwie was veröffentlicht wird und sich dann nochmal überlegen, wie objektiv die Leute da waren, die das irgendwie erzählt haben. Weil das ist auf jeden Fall so die Liste. Pro Quotenliste. Ja. Sonst noch mal was? Marsaffe, hast du was? Oh, aber ich war die Woche ein bisschen out of Dings und ich bin auch nicht so ganz klar im Kopf schon, noch nicht wieder. Echt? Ich habe mir gestern gar nicht. Ich habe mir gestern, glaube ich, einen Sonnenstich geholt, weil ich habe dann heute Morgen bin ich aufgewacht mit höllischen Kopfschmerzen und nicht von dem Bier, sondern irgendwie, weiß nicht, wo die herkamen und dann mein zweiter Gedanke nach den Kopfschmerzen war, irgendwie solltest du jetzt mal Richtung Bad gehen und dann habe ich mein Händchen wieder abgegeben. Oje. Ja, ja, mir war heute den ganzen Vormittag so elend. Die anderen sind alle noch Achterbahn gefahren und was weiß ich. Und ich so, nee, ich sitze hier im Schatten und sterbe. Ja. Bist du denn noch vom Regen nach Hause gekommen? Ja, gerade so. Also, ja, das können wir auch nach dem Stream mal kurz. Ja. Ne? Ja, deswegen bin ich heute ein bisschen unvorbereitet hier reingekommen. Ich dachte mir nur, ihr seid noch da, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Ah ja, wir sind heute so, sag ich mal, gerade eben mit so ein bisschen Fahrtwind, den wir unter den Flügeln hatten, durch den Stream geglitten. Also ich glaube, nach einer Stunde war schon das Gespräch darüber, ob wir nicht jetzt so langsam mal zum Schluss kommen. Aber wir haben noch ein paar interessante Themen gefunden. Das ist doch super. Ja. Ja, ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns dann für heute. Jo. Schönen Tag noch hier da draußen. Schöne Woche vor allem und lasst euch nicht von Hagelkörnern erschlagen oder von Tornados wegwehen. Oder von der Sonne stechen. Ja. Oder vom Rechtspopulismus publizieren. Oder eine Torte an den Kopf werfen. Oder von mir zum Nationalismus überreden oder so. Oder peachen. Peachen, lasst euch bloß nicht peachen. Ja, das ist gefährlich. Das ist ein Impeachment. Wir sind ja immer noch live.